Hallo Hörer? Seid ihr denn? Tritratralala. Seid ihr denn jetzt mal alle da, Kinder? Das ist immer nicht mitzukriegen. Machst du dir manchmal Gedanken darum, ob über jetzt hier jemand vom Radio. Vorhin, du hast ja volle Pulle gute Laune Radio gehabt, oder? Voll Party Radio, immer nur rumgebrüllt und dann ständige Sachen gesagt. Ja, ne? Ja. Dabei wollte ich doch heute wieder machen. Du frierst mit deinem Eiskonfekt alles wieder ein. Naja, nee, ich wollte doch hier gute Laune haben und verbreiten. Aber nicht mit dem Eiskonfekt. Nee, nicht mit dem Eiskonfekt, aber mit meinem wunderbaren Franz Galsong. Ja, dann probier mal. Oder? Der ist doch spitze. Naja, dich interessiert den. Sag mal, wir haben doch neulich, ihr habt keine Reaktion. Ich hab doch hier praktisch deine Hörer aufgefordert. Aber ich weiß nicht mehr genau wozu. Irgendwas zu verhiphoppen. Vielleicht hingelt den im Endeffekt genauso. Du hast doch nicht zugehört, schon oder? Eine Minute später. Du hast die Quatsch mit mir und hast nicht zugehört? Ist das enttäuschend. Aber machst du dir manchmal Gedanken da, ob draußen an den Radiogeräten junge Menschen in ihren Strickpullis und Trainingsjacken sitzen? Mir fällt gerade mal total bescheuert, Alter. Weil erzähl ich dir mit dem Mikrofon zu. Nee, sag ruhig, wenn dir was bescheuert, naja. Verstehen das wahrscheinlich eh nur so 1% der Bevölkerung da draußen. Ich hätte gerne vielleicht so ein Zuhörer-Widget. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Ah, in dem Wetter-Widget. Ah, genau. Kollege Langenfeld, der Tiger der Hip-Hop-Moderatoren. So, Mensch, Kinder. Ach, na, hier hört heute wieder ja keiner zu. Ich geh mal nach Hause. Das macht doch keinen Spaß, das bringt doch dann praktisch ja nichts. Mann, wäre schon schön, wa? Wenn jetzt richtig so, ach so, puh. Dann mach ich mir meine gute Laune eben alleine. Na, das ist auch, naja. Wobei, ich meine, wenn ich es erstmal spiele, krieg ich gute Laune. Sag mal, sind dann da jetzt irgendwie Hörer überhaupt draußen? Also offensichtlich 2, habe ich den Eindruck. 3. Das ist aber auch dürftig. 4, 5. Na, 6. Naja, geht doch. Mensch. Ach, Kinder, 6 Hörer? Aber wozu brauchen wir da ein Radio? Mensch, da können wir uns doch schön in der Kneipe versammeln, oder? Heieiei. Au, das wird heute wieder alles. Oh. Kitzelig. Das kannst du mir wohl glauben, du, mein Lieber. Oh, jetzt sind sie aber alle da. Na, das ist doch schön. Krieg doch gleich gute Laune. Ach so. Ja, du hast keine Kopfhörer auf. Ja, musst du mich nicht ankicken, wie ein Irren. Ich hab jetzt gerade verstanden, was du gemacht hast. Dass du die Hörer so lange provoziert, bis alle zuhören, um deinen Song abzuspielen. Genau. Ja, aber den Song hörst du ja nicht und ich sing wie ein Idiot mit. Das ist wie im Plattenladen, wa? Das ist echt mal, Und ich sag mal, hat ja voll eine Schacke ja, oder in der S-Bahn. Wobei inzwischen sind ja so, das, was die in den Ohren haben, ist ja derart laut, dass man irgendwie ja nicht mehr selber was in die Ohren stecken muss, sondern immer schön bei den jungen Mädels mithören kann. Ist dir auch schon aufgefallen? Naja. Schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Neulich ist mir wieder, naja, gut. Ja, Mann, wir. Du bist S-Bahn gefahren? Ja, ich fahr, nee, Bus. So, Kinder, jetzt fangen wir mal an, oder? Jetzt machen wir hier eine schöne. Ihr gebt euch mal Mühe, dass es heute mal eine schöne Sendung wird. Da bin ich ja gespannt. Hallo? Hallo? Hallo, Freundchen? Na, kick mal ihn an. Hallo, Freundchen? Hallo. Sag mal, du willst ja heute auch Mühe geben, dass es eine schöne Sendung wird? Na klar. Ja, wir müssen richtig mal wieder alle zusammenstehen und okay. Die Sendung so hochheben, so alle 1, 2, ah, so und dann ist, verstehst du? So sieht es aus. So sieht es aus. Meinst du, kriegen wir hin, oder? Ja klar. Geben wir uns mal alle Mühe. Ich fange aber erstmal jetzt mal hier, aber jetzt musst du aber auch schön zuhören. Okay. Jetzt sind die Zigaretten so teuer geworden, dass die jungen Menschen nicht mehr rauchen, von denen die Nachrichten hört. Bei den unter 8-Jährigen ist der Zigarettenkonsum um 13% zurückgegangen. Weil die Zigaretten so teuer sind. Frechheit, oder? Vielleicht gibt es da irgendwie Beihilfe von der Agentur für Arbeit mal, oder was? Wie? Also, ich könnte gleich noch teurer machen. Warte mal, sei mal ruhig, der Langfeld erzählt gerade was. Das nicht mehr machen, was zu teuer ist. Ja, na natürlich. Naja, was machen sie alle nicht mehr? Rauchen. Naja, was machen sie noch alle nicht mehr? Was ist denn noch zu teuer? Was ist denn dir zu teuer, junger Mensch? Mir? Ja. Alles? Du machst, von daher machst du ja nichts mehr, wa? Alles ist zu teuer, du machst alles nicht, das heißt, du machst nichts. Naja, man muss Spitze. Das ja für andere Zeug ausgeben. Wofür? Na, für Essen, Trinken, alles Mögliche. Aber Mann, Essen, Trinken, das macht doch Mutti und Vati. Ja, nicht immer. Was heißt nicht immer? Naja, ja, gut, ja, hin und wieder musst du ja wahrscheinlich selber mal eine Currywurst oder einen Döner oder was kaufen. Aber genau. Grundsätzlich ist doch der Kühlschrank gefüllt. Ja, eigentlich schon. Ja, aber bei mir zum Beispiel nicht. Oh. Ja. Na, weiß ich, Mutti und Vati bei mir weigern mir jeden Tag mal den Kühlschrank voll zu machen. Ich meine, verstehe ich auch, die wohnen ein Ende weg und ich wohne 4 Treppen hoch und das ist für die wäre natürlich eine enorme Belastung. Andererseits sind es doch Mutti und Vati, die sind ja dafür zuständig, dass der Junge was zu essen kriegt, oder? Ja. Nee! Und mit einer Schnödigkeit und Arroganz, die ihresgleichen sucht, überlassen die mich meinem Schicksal. Und wenn ich da mal nachfrage, na, du bist doch langsam erwachsen. Ja, ich bin langsam erwachsen, aber trotzdem, man kann ja so erwachsen sein, wie man will. Sohn ist man ja immer noch, oder? Genau. Und insofern sind die ja auch immer noch Eltern. Genau. Von daher müssen die verdammt nochmal meinen Kühlschrank voll machen. So sieht's aus. So sieht's aus. Mann, ich sag dir, ich hab aber auch ein Stück Pack Eltern, du. Unvorstellbar. Unglaublich. Wobei, ich muss ja ehrlicherweise sagen, eh mal in der Woche kocht ja dann meine Mutter für mich. Aber eh mal in der Woche Mittag. Das reicht doch nicht. Aber nur sonntags, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal sonntags. Nicht mal sonntags. Sondern irgendwann mitten in der Woche. Na, da ist da muss ich doch diese feine Frau Mutti nicht wundern, wenn ich vom Fleische falle. Oder? Ja. Kommt dann ganz scheinheilig an, alle Woche meine Freundin, feine Frau Mutti und sagt, ach Junge, du bist aber dünn geworden. Ja, Mutti, sag ich. Na, das ist ja kein Wunder, wenn es im Kühlschrank ist. Na, und dann sagt sie, na, du bist ja langsam erwachsen. Ja, Mutti, fein, Mutti. Ah, ich sag dir, ein Kreuz mit den Eltern, oder? Ja. Geht dir auch so? Also immer. Wir sind Brüder im Geiste. Muss dann sie immer selber essen machen, wa? Ja, schräg. Naja, du. Na, aber du kannst ja nicht so an den Kühlschrank gehen. Hat ja bei mir keinen Sinn, ist ja nicht drinne. Einkaufen. Echt? Naja. Ja, aber das kostet ja Geld. Ja. Da sind wir wieder beim Thema, wa? Siehst du, sag doch. Ach Mensch, ist aber schön, dass wir uns so gut verstehen. Genau. Genau. Dann danke ich dir erstmal. Öfter quatschen, wa? Genau. Jetzt danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Gut. Weil die Sendung hat ja praktisch schon angefangen, war jetzt bloß eine Vorverständigung. Ja, da können wir noch ein bisschen weiterquatschen, wa? Naja, nee, ich muss ja jetzt mit der Sendung anfangen. Ach so. Das geht ja jetzt hier, die ganze Sendezeit geht ja quasi aufs Konto von Langfeld. Da verdient er sich dumm und dämlich und ich arbeite mir hier den Hintern wund. Da sind doch bloß die Papa. Ja, trotzdem, aber der Langfeld verdient ja jetzt das Geld, was jetzt gesendet wird, solange, weil das praktisch noch seine Sendung ist. Ich muss ja erst mit meiner Sendung anfangen, dass ich Geld verdienen kann. Ach so, damit er was zu essen kaufen kann. Damit ich was zu essen kaufen kann. Ach so. Ja, das Leben ist so scheiße hart, oder? Ja, aber... Ah, ich sage dir. Mein lieber Freund. Genau. So. Genau. Sag mal, so richtig, antwortstark bist du ja dann praktisch, aber ohne, oder? Ja, ich bin überrascht, dass ich überhaupt mal durchgekommen bin. Ach Mensch, echt? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja, lass uns das alte Nein-Doch-Spiel. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du musst schneller sein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nicht schneller doch sagen, sondern schneller doch sagen. Ach nein. So. Schneller doch. Sofort ran. Nee, nicht schneller doch, sondern sofort. Nein doch, nein doch, nein doch. So muss es kommen. Nein. Okay. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ach, du hast echt totale Verzögerungszeit. Nee. Du musst total... Telefon. Was? Liegt bestimmt am Telefon. Meinst du? Ja. Ich danke dir für den Anruf. Gut, okay. Sag mal, wollen wir mal, das würde mich mal interessieren. Ich spiele das mal hier kurz vor. Wir haben noch nicht mit der Sendung angefangen. Ich spiele den Song noch mal vor und such dann mal Leute, die das mitpfeifen würden. Dass wir praktisch so ein Mitpfeif-Ilse-Werner-Kollektiv. Hier, die Pfeifen von Fritz, Arbeitsgruppe Ilse Werner. Jetzt mal genau hier den Song hinhören. Wenn die anfängt zu singen. Das müsste dann gepfiffen werden. So ab jetzt quasi. Nee, ab jetzt. Wer das kann? Konzentriert euch mal. Das ist immer ein schöner Pfeifenchor. Die größten Pfeifen unter den Fritzhörern. Dass wir die mal hier zusammenkriegen. Sag mal, Kinder, ihr könnt doch pfeifen jetzt. Seid doch mal nicht so eine Pfeifen hier. Nicht pfeifen kann ich alleine. So, jetzt sollen wir alle, die jetzt den Ehrgeiz hätten, hier mitzupfeifen oder sich denn irgendwie halbwegs zutrauen. Die sollen jetzt mal vielleicht bitte hier... Ich rufe die Wahltelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche klingt ein Telefon. Geduldet euch. Gleich kommt Hilfe. 331 für Potsdam, 7097 110. So. Ob man das hinkriegt? Das ist ja jetzt wieder ein Experiment. Da, da, da, da, da, da, da, da. Mal sehen. Hallo? Hallo? Na, Pfeife. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Nina. Nina, du denkst, dass du den Song mitpfeifen könntest? Oh, klar. Ja, dann bleib mal hier schön in der Leitung. Warte doch mal, stell's doch noch nicht. Ich leg dir, nein, jetzt halt. Hallo, Kuttner. Ja, wer bist denn du? Glaubst du auch, dass du den Song mitpfeifen kannst? Ja, glaube ich auch. Ja, habt ihr den denn auch dann im Telefon praktisch, so kontrollmäßig? Ja, habe ich auch. Nina, bist du noch da? Ja. Ja, super. Hallo. So, wie war dein Name? Junge! Junge! Komm bald wieder. Wie heißt denn du, Junge? Ich heiße Max. Nina und Max, so. Wie viele Leute kriegen wir denn da zusammen? Was meint dann? Wie viel brauchen wir? Dass das richtig ein bisschen satt klingt. 6, 8 müssen schon sein, war so 6 ungefähr, oder? Naja. Naja, gut. So, hallo? Wer bist denn du? Hallo? Hallo. Ja, wer bist denn du? Ja, weg ist er. Hallo? Ja. Ja, wer bist denn du? Schalke. Ah, hallo? Mensch, hier werden ein paar Pfeifen gesucht. Hallo? Ja, wie sieht's denn aus? Max und Nina, seid mal ruhig. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Na, Georg aus Reinickendorf. Georg aus Reinickendorf. Georg, traust du dir zu, hier mal mitzupfeifen dann? Ja, auf alle Fälle. Gut, okay, dann bleib mal schön hier in der Leitung. Und jetzt muss ich mal hier kicken. Hallo, pst, seid mal ruhig. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Icke? Ja. Icke? Ja. Ditte. Ditte? Ja. Warte mal. Aus Cottbus. Mann, Ditte aus Cottbus? Zitte. Zitte? Zitte. Ach, hör auf. Zitte ist besser. Titte ist, nee, das ist blöder. Oh, komm. Nein, nicht auch kommen. Warum? Nur weil ich, so sag ich ihm so. Ich bin eine Pfeife. Genau. Und du pfeifst, kannst den Song mitpfeifen, meinst du? Standard. Gut, okay, dann bleib mal schön in der Leitung. Ja. Hallo? Na ja. Wer bist denn du? Ich bin Bülow. Kannst du auch mitpfeifen? Ich pfeife. Echt? Richtig. Naja. So, Kinder, ihr seid jetzt alle da? Hört sich auch an. Denn jetzt seid ihr mal ruhig. Wie, direkt mehr? Jetzt seid ihr mal, hallo. Mensch, jetzt hört ihr mal auf, euch hier zu kloppen. Hallo. Hallo? Jetzt nicht Hallo sagen, jetzt spiele ich mal den Song und jetzt müsstet ihr mitpfeifen. Bin ich mal gespannt, ob das... Hör doch mal auf. Au, ey. Und jetzt aber alle gleich, wenn die singt. Alter. Ey, zum Pfeifen hier anrufen, ey. Ja, hab ich da eben gesagt, warte gleich, das wird immer besser, aber jetzt hier diese Nachfragen, ey, die sind überflüssig, ja, zum Pfeifen jetzt anrufen. Und jetzt würde ich mal richtig, dass ihr schön pfeifenmäßig hier den Song begleitet. Das ist doch zu machen. Das ist glaube ich, auch eine Situation, die Hörer ein bisschen näher zusammenbringt. Das ist doch schön. Nein, jetzt doch nicht, erst wenn der Song zu Ende ist, okay? Okay. Und dann fangen wir an mit der Sendung. So, jetzt, ich spiele den nochmal ein und dann müsst ihr schön, wenn ihr anfängt zu singen, schön mitpfeifen, bitte. Bitte. Richtig. Okay, richtig. So. Jetzt doch noch nicht. Gleich, wenn die singt. Baba, baba. Spitz Fresse! Sind doch alle dabei? Na, so sieht er aber aus. Hallo. Das schweißt total zusammen. Ja, aber wie? Weiter pfeifen, Mensch, Kinder! Kinder, ihr seid super! Ihr wart total spitze 1A! Wow! Echt, die größten Pfeifen unter den Fritzhörern habe ich hier um mich versammelt. 1A! So sieht's aus! Aber so weit von... Mann, Kinder, ihr wart so toll! Kann ich mich jetzt nur bedanken bei euch. Aber du aber auch. Also auf die Idee zu kommen, ja? Ich hab überlegt, naja... Genau, damit sind wir fast schon beim Sendungsthema. Das würde ich aber danach sagen. Wollen wir nachher vielleicht nochmal Smells Like Teen Spirit pfeifen? Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber jetzt, ich schmeiße euch erstmal raus und würde mal sagen, dass ich mit der Sendung anfange. Und was ist mit Grüßen? Naja, ja, jetzt. Hallo. Eigentlich darf er überhaupt ja nicht gegrüßt werden. Grüße alle Atzen. Naja, das ist eine klare Ansage. Alle Atzen kann man schon mal grüßen. Ansonsten bedanke ich mich erstmal bei euch. Danke. Aber stellt euch mal vor. Bleiben wir mal ruhig einen Moment beisammen, oder? Okay, auf jeden Fall. Hallo. Auf jeden Fall. So sieht es aus. Genau, wenn wir das Wein. Wartet mal. Aber stellt euch mal vor, wir pfeifen hier alle den Song. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Geil, oder? Aber da können alle schon mal üben. Würde ich mal, ich sag dann an, wann die pfiffen wird. Kuttner. Ja? Ich muss mich. Was? Hallo, Kuttner. Ja, ich höre, ja? Ja, ich dachte, ich bin schon draußen. Nee. Falsch gedacht. Ja, aber gleich. Nein, weitermachen. Was heißt denn nein? Na doch, Mensch, Kinder. Ich mach Schluss hier. Pfeifen war schon geil. Ja, genau mal. Wir machen jetzt erstmal. Warte, ihn grüßen? Nee, ihr seid echt zu viel. Wir können uns, glaube ich, kaum verständigen. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal Schluss hier. Erstmal so. Und dann würde ich mal tendenziell versuchen, hier praktisch mit der Sendung anzufangen. Wird ja langsam Zeit, sagt mal. Es ist hier schon 10 vor halb. Ja, hallo Sendung. Ach so, nee. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh, am Sonnabend ist ja Videoschnipsel. Aber erst um 10 am Sonnabend, Volksbühne ist Videos, aber da verlosen wir nachher Mitternacht wieder ein paar Karten und ich sag dann nochmal Bescheid, wie man die kriegen kann. Ist mir bloß gerade eingefallen. Aber jetzt müsst ihr mal alle ganz genau hier hinhören, weil nachher machen wir... Aber das ist bitter, ey, das dauert 5 Minuten, der Song. Dass wir den alle mal pfeifen, aber erst nachher, jetzt noch nicht. Um 12 Uhr Videoschnipsel-Kartenverlosung. Und jetzt mache ich nochmal das Intro und dann müsst ihr mal praktisch genau zuhören. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich weiß nicht, wir werden vielleicht einmal in der Schule, wenn ich mal wieder das Vergnügen habe, eine Unterrichtsstunde zu halten oder ein paar, da schreiben wir mal einen Aufsatz. Oder reden wir darüber, ist das Rauchen ein Ausdruck der Männlichkeit? Können wir mal drüber reden? Oder ist das Rauchen ein Ausdruck der Fraulichkeit? Dokumentiere ich damit, dass ich eine Frau bin oder ein Mann, in dem ich rauche? Und wisst ihr, seitdem ich nicht mehr rauche, habe ich viel, viel mehr Geld. So. Rechnet aus, ich habe jeden Tag 6,40 Mark gebracht für Zigaretten zwischen 18. rechnet das im Monat aus, rechnet das im Jahr aus. Da kaufst du mir jetzt für 3,20 Mark eine Tafel Schokolade, da habe ich immer noch 3,20 Mark gespart. Also, ich meine, und wenn ich dann so in der BOS gehe, wie letztens, die kleinen Knerzen hier mit 14 Jahren, da stehen sie heimlich um die Ecke. Da wollen sie schon zeigen, was sie für Kerle sind und pfeifen die Nein. Und ich habe es selber gesehen, zur Kur, wo ich war, da war einer, der ist mit mir mal essen gegangen, so ein kleinen Bärsch, war vielleicht 100 Meter lang, hat er 18 Mal angehalten. Nicht gebummt. Aber in der Kneipe geruch, ja. Ne? Der hat Spirotest gehabt, 45. 45% Luft. Und der normale Mensch hat 100%. Der hat von 100% nur noch 45 gehabt. Luft. Was er kriegt. 45. Spirotest. Durchs Rauchen. Ich lag bei 70. Und blasen Sie doch hinein und da geht der Zeiger mit Spirotest. Da können Sie genau wissen, 100 oder wo Sie liegen. Ich lag bei 70 und da war schon ein schwerer Fall mit. Die bei mir auf dem Zimmer lachen, lachen alle so bei 80, 85. Und wenn sie mal Spritzen behandelt worden sind hier, dann wissen sie, wie das ist. Die gehen nämlich auch ein bisschen aufs Herz. Aber ich will heute nicht eine Aufklärung fürs Rauchen machen, sondern ich wollte das nochmal in Erinnerung rufen, für die, die hier das Rauchen vernichten, mal dran zu denken. Das Rauchen. Es soll auch keiner ab heute sofort Nichtraucher sein. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe mal eine geraucht, dann mal eine halbe, dann gar keine, dann wieder eine und Schluss. So, Jungen und Freunde, zur inneren Ordnung, Sauberkeit noch. Wir werden sicher das unter über seinem Abdi festlegen. Wir sind der Meinung, im Kollektiv, Donnerstraßdisco sauber machen, dass alle Lehrlinge vor 20 Uhr keinen Ausgang mehr erhalten. Ausnahmen, gut zuhören, Ausnahmen werden von mir persönlich bestätigt. Die können ihre Zimmer vorneweg abnehmen lassen. Das kann aber nur sein, wer schwimmen geht, Donnerstags, und die wissen wir ja, da kenne ich ja immer 80 Mann schwimmen gehen, wer in eine Arbeitsgemeinschaft geht, alle anderen Lehrlinge erhalten ab sofort Donnerstags erst ab 20 Uhr Ausgang, bis die Zimmerkontrolle durch ist. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Es wird teilweise Folgendes gemacht, mal mit dem Lappen so lalala drüber, dann bleiben die Mülleimer voll, oder der kippt sie bei denen rein, und der wieder kippt sie bei denen rein, und der dritte nochmal drauf, und da sagt der sich, wenn die drei das dann eingekippt haben, da geht meiner auch noch nein, da latscht auch nochmal drauf und schüttet nein, und der Dämon soll es runterfahren. Die Mülleimer sind täglich zu leeren, das wurde Hygiene da, weil Speisereste drin sind, andere Dinge drin sind, die sind täglich zu leeren. Und da müsst ihr euch bitte schön mal ins Zimmer einig werden, drei Mann oder zwei Mann selber, wer denn jeden Tag runterbrechen, das kann man. Den kann ich mit runternehmen, den nehme ich wieder mit hoch. Es ist eine Frage der Hygiene und Sauberkeit. Die Sanitärtrakte. Also ich will nicht sagen, wenn ich da durchgehe, wie das da aussieht. Ihr müsst immer davon ausgehen, 10 Mann gehen auf die Toilette oder 9. Guckt euch mal an, wie es manchmal aussieht. Und manche hängen rum und wissen ganz nicht ordentlich, was sie machen sollen. Da können sie mal die Toilette sauber machen. Cool. Ja. Ich sag's mal so hart, wie es ist. En tout de moi, je t'en dirai les poupées de chiffon. je me sens sans pouvoir de ses poupées de son. Elle se laisse se trierait pour un oui pour un non. L'homme n'est pas qui dans les chansons poupées de ses poupées de son. Sebastian, mit Poupée de Cire, Poupée de Sang. Super, oder? Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. Ja, ich darf mir mal super sagen, wenn ich was supermäßig gemacht habe. Klingt so. 22.31 Uhr das Wetter in der Nacht, lassen die Schauer nach und der Himmel klart teilweise auf. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 4 und 1 Grad. Morgen kann es wieder Schauer geben und das bei maximal 13 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Deutschland hat 60 Jahre nach Kriegsende einen zentralen Ort des Gedenkens an den Holocaust. In der Nähe vom Brandenburger Tor wurde das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Um das Mahnmal gab es 17 Jahre lang Streit. Die Visapraxis der Bundesregierung ist nun auch bei der EU-Kommission auf Kritik gestoßen. EU-Justizkommissar Frattini sagte, der sogenannte Vollmerlass sei in Teilen nicht mit europäischem Recht vereinbar. In dem Erlass seien die Prüfung der finanziellen Mittel eines Antragstellers sowie dessen Rückkehrwilligkeit nicht ausreichend gegeben gewesen. Wegen der Anhebung der Tabaksteuer greifen Jugendliche in Deutschland offenbar seltener zur Zigarette. Das ist das Ergebnis einer Studie, über die die Süddeutsche Zeitung berichtet. Demnach haben 12- bis 17-Jährige ihren Tabakkonsum innerhalb eines Jahres um 13% gesenkt. Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Österreich im dritten Spiel der Abstiegsrunde gegen Dänemark 2:3 verloren. Über den Abstieg entscheidet morgen Abend das Spiel der Gastgeber Österreich gegen Slowenien. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der B2 Potsdam Richtung Wittenberg. In Wittenberg ist die Anschlussstelle Michendorf nach einem Unfall gesperrt. Ansonsten eine gute Fahrt. Samstagnacht, Fritzl-Disco. Die Leute sind super cool, super locker. Keiner guckt drauf, wie man angezogen ist oder wie man rumläuft, ob man für eine Frisur hat. Es ist egal, was du bist. Die Musik ist cool, die Abwechslung. Mal richtig was zum Tanzen. Shake, baby, shake, baby, shake, baby, shake. Musik ist cool, Leute sind cool. Nee, geht schon klar. And jerk it out. Fritz Club Disco. Jetzt auch mit Chillen und Grillen im Fritz Club Garten. Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof direkt am Berliner Ostbahnhof. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Muss man ja mal sagen. Ich meine, was hat mich jetzt geritten, die Musik zu spielen? Abgesehen von so einem unbestimmten Nostalgiesucht. Abgesehen davon hat mich geritten, diese Musik zu spielen. Natürlich die Erkenntnis, dass es heutzutage keine Songs mehr gibt, in der viehbetreuende MP tragende Genossenschaftsmelker besungen werden. Ich höre ja auch immer aufs Hinaus den, wenn Kollege Langfeld hier seinen Hip-Hop-Dings Blue Moon macht. Und da sind ja auch immer junge, charmante, sympathische, energievolle Hip-Hopper zu hören, die von allem Möglichen singen. Aber natürlich nicht von MP-tragenden, FIFA-sorgenden Genossenschaftsmelkern. Wenn's denn Hip-Hop-Songs gäbe, Heavy-Metal-Songs gäbe, schöne normale Gitarren-Rock-Songs gäbe, Lässchen-Garagen-Punk gäbe, in denen MP-tragende, FIFA-sorgende Genossenschaftsmelker besungen würden, dann wäre ich ja nicht drauf angewiesen, hier diese ollen Kamellen zu spielen, dann könnte ich die Sachen ja spielen. Aber die Sachen kann ich nicht spielen, die Sachen sind nie da. Ist das nicht schrecklich? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das ist schrecklich, weil ich eben angeklagt habe. Wir, also heute Thema der heutigen Sendung. Und ich finde, wir müssen auch stärker als bisher auf die Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland reagieren. Ihr auch. Du zum Beispiel. Hallo. Ha. Da traut er sich nichts zu sagen. Weil darauf ist er nicht vorbereitet. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin wieder Kuttner. Wer denn? Na, von vorhin. Naja, aber wer denn? Mensch, vorhin, ja, Max, da waren lauter Pfeifen. Am Anfang. Max? Ja, wir haben da auf Langenfeld Sendung gequatscht. Auf Langenfeld? Ach so, ja, natürlich, gepfiffen haben wir drauf. Nee, noch davor war ich, der allererste. Ach, noch davor? Ja. Max? Ja. Was machst du denn nun? Na, ich telefoniere mit dir. Nee, ja, das ist klar. Aber um jetzt gewissermaßen der Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu begegnen. Nix. Da kann man nichts machen. Natürlich kann man da was machen. Na, was denn? Naja, was sind denn unsere Stärken? Na, Essen. Nach Essen, nee. Unsere Stärken sind doch sicherlich nicht ein niedriger Steuersatz. Nee, das unsere Stärken sind auch nicht niedrige Lohnnebenkosten. Genau. Das sind alle unsere Stärken nicht, aber unsere Stärken sind Ideen. Oh. Oh, da staunst du. Eine Wahnsinnsidee. Genau. Und darum dachte ich, machen wir heute mal eine schöne Sendung, in der mal jeder eine gute Idee vortragen kann. Na, das ist, man kann sicher sein, das ist doch eine gute Idee, oder? Ja. Das ist meine zweite gute Idee. Oh. Willst du, ja. Und willst du wissen, was meine erste gute Idee ist? Nee, warten. Naja, dass wir heute mal hier wieder einen schönen Pfeifchor machen. Dass nachher mal Smells Like Teen Spirit gepfiffen wird. Oh, durch die vereinigte Fritz-Hörerschaft. Kann ich da mitmachen, da? Naja, klar kannst du da mitmachen. Oh, ist ja cool. Ja, aber das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir vielleicht in einer halben Stunde. Gut. Und ich dachte, wir könnten auch... pfeifen? Soldaten sind vorbeimarschiert. Könnten wir auch pfeifen. Naja, klar. Weil einer der wenigen, wahrscheinlich der einzige Song überhaupt auf der Welt ist, in dem ein viehbetreuender MP-tragender Genossenschaftsmelker besungen wird. Und da wollen wir uns mal vormachen. Daran mangelt's doch in der heutigen Zeit, oder? an Songs, in denen MP-tragende Vieh versorgen, Genossenschaftsmelker besungen werden. Was ist denn eigentlich mit dem Endsong, wo die Inne da singt mit Keiner mag mich? Den könnte man auch pfeifen, oder? Immer da! Genau. Ja, ja, könnte man auch pfeifen. Ohne gute Idee, wa? Könnte ohne gute Idee. Mensch, Max, du hast ja schon mal eine gute Idee gehabt. Naja. Ja? Den kannst du immer wieder spielen. Sandra pfeifen. Ja, meinst du? Ja, klar. Naja, mach ich das doch. Dann will ich mich doch nicht so anstellen. Dann mach ich das doch. Gut. Ja. So aber ich glaube, so, genau so sieht das aus. Sag mal, halt den überhaupt mit? Ah. Mann. Das ist ja mal das Problem. Ich muss das ja mal alles mit haben. Ja, hab ich. Wie heißt denn der oder die? Na, die heißt Sandra. Sandra? Ja, wie Sandra, aber mit T. Und wie heißt das Lied? Lonely Skinhead Song. Das ist auch irgendwie kritisch. Gesellschaftskritisch irgendwie, kann man sagen, oder? Ja. Lonely Skinhead? Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Genau. So. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Ach, den könnten wir ja mal alle mal singen, oder? Niemand mag mich. Meinst du, dass es denn jetzt hier viele Lonely Skinheads unter den Fritzhörern gibt? Wollen wir nie so hoffen. Hoffen wir nicht, wa? Naja, weiß ich auch nicht. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Super, was? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Ich würde so gerne wissen, was die heute macht. Die Platte ist ja so Anfang der 80er. Ach so. Ja. Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Niemand mag mich, wie kann das Sünde sein? Ich verstehe das ja nicht so richtig. Vielleicht, ob wir mal jemanden finden, der jetzt mal den Text mitschreiben könnte, dass ich den mal spiele, dass der den mitschreibt, dass man den nochmal durchsagen kann, dass wir den nachher schön alle in einem Groß als Chor singen können? Na, ist ein ganz leichter Text. Naja, pass. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Gut, das ist. Was denn? Doch nicht so leicht, wa? Doch, ist leicht. Ich schreibe mir gerade auf hier. Also, niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Genau. Steh ich hier allein. So sieht's aus. Steh und frag mich. Genau, steh und frag mich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Genau. Wie kann das möglich sein? Du bist echt eine Hilfe, Max. Niemand mag mich alleine. Alleine was? Bin ich nicht. Glaube ich. Was? Alleine bin ich nicht? Ja, ich glaube ja. Nee. Was denn? Richtig, Uni. Nein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Jetzt. Niemand mag mich alleine wirklich. Alleine will ich nicht. Alleine will ich nicht, niemand mag mich, alleine will ich nicht, naja. Ist egal. Ist egal, genau. Steh und frag mich, wie kann das... Genau. Steh und frag mich... Wie kann das möglich sein? Wie kann das möglich sein? Mann, Max, eine super Idee von dir! Ja. Damit ist der Wirtschaftsstandort Deutschland gesichert. Naja. Naja, noch nicht so ganz, aber ein bisschen schon, ein bisschen besser sieht's schon aus. Aber das Thema, was wir vorhin schon angesprochen haben... Was denn für ein Thema? Mit alles wird teurer, das haben sie jetzt in der Nachricht gesagt, wa? Dass die Zigaretten teurer werden und dass die jungen Menschen darum nicht mehr rauchen. Genau. Ah, schrecklich, oder? Ja, man, gerade die Konsumflaute macht der Wirtschaft doch so zu schaffen. Ja, rauchst du denn eigentlich? Na, logisch, aber warum? Um die Wirtschaft anzukurbeln. Genau. So sieht es aus. Aber rauchst du nicht viel genug? Ich rauche nicht viel genug, offensichtlich. Sonst würde der Wirtschaft ja besser gehen. Aber wenn ich gerne mehr rauchen würde, dann wäre ja total Notstand angesagt. Also bin ich ja ein bisschen dann schuld. Dann gebe nächtliche Ausgangsverbote und so. Wie bitte? Also bin ich ja schuld, weil ich nicht rauche. Oh. Ach, Mann, kannst du dir nicht bitte angewöhnen? Nee, Mensch, ja, du musst Geld, aber ja. mal in die Zigarettenindustrie denken, an die Leute, die da beschäftigt sind, an die Betriebskindergärten und so Sachen. Ach, naja, aber dann musst du dich an andere Sachen halten, dann isst du wen ja. Du kannst ja sowieso nicht mal so viele essen. Ja, ich esse schon kaum was, weil ich kein Geld habe. Ach so, echt? Ja. Ja, dann musst du mehr rauchen. Dann musst du dir nicht immer so viele Sachen tragen. Oder weniger trinken. Ja, du hast doch immer bestimmt, wenn du auf die Straße gehst, hast du doch mindestens 5 Sachen am Leib, oder? Also mindestens. Mindestens? Ja. Zähl mal durch, wie viele Sachen hast du denn jetzt? Jetzt habe ich 4. Nee, was denn? Socken? Das sind 2. Links ein Strumpf, rechts ein Strumpf. Oh, das stimmt. Genau, weiter? Unterhose erstmal. Genau. Genau, weiter? Hast du hoffentlich eine Hose an? Hose hast du an, da bin ich aber ruhig. 4? Oh, dann halt doch 5er. Und noch ein T-Shirt. Und noch ein T-Shirt. 5 Sachen, sag doch. Hat man normalerweise mindestens an, wenn man irgendwo hingeht. Also, mindestens. In aller Regel kommen ja noch 2 Schuhe dazu, also dann sind 7 Sachen. Na, oder man muss. Darum heißt es eben, pack deine 7 Sachen und weiche von mir, Satan. Genau. Genau. Mensch, Max, hast du denn jetzt noch eine Spitzenidee? Wir wollen ja heute eine gute Idee-Sendung machen. Naja, wir können jetzt noch ein bisschen weiter telefonieren, dass du eine Mail kriegst. Also. Das hilft nicht. Ach so, naja, ich krieg ja jetzt. Wenn ich hier meine Sendezeit absolviere, dann krieg ich ja schon Geld. Na, siehst du, haben wir ein bisschen einen Gesprächspartner und können wir euch quatschen. Nee, ich mache jetzt mal eine Musik. Oh. Die nämlich mit einer guten Idee zu tun hat. Also welche? Einverstanden? Welche denn? Das nämlich, naja, das, was ja auch, das gibt ja so viel ausländische Musik, oder? Ja. Und jetzt kann man ja in aller Regel nicht unbedingt ausländisch. Spielt bestimmt eine deutsche. Ich spiele eine ausländische Musik, wo aber praktisch die Übersetzung dazu geliefert wird. Das ist doch toll, oder? Oh. Wo direkt der Text dazu gesagt wird. Oh, was denn das? Ist das nicht 1A? Das ist 1A. Das ist 1A. Ja. Insofern, da würde ich mich auch mal freuen, wenn jetzt mal vielleicht junge Menschen mal eine schöne, normale Musikaufnahme, wo sie sich auskennen, einen Supersong, also einen Spitzensong müsste dann noch sein, am besten nicht so aktueller Scheiß, sondern so was Reelles, abgehangenes, was so 10, 12, 15, 20, 30 Jahre alt ist, wie zum Beispiel I can't get no sadness. So? Und wenn die dann leise im Hintergrund, aber deutlich vernehmbar die Übersetzung dazu liefern würden. Boah. Auch eine gute Idee. Na, ich habe ja vor ein paar Minuten noch, kurz nachdem wir vorhin telefoniert haben, ja, habe ich auf Computer eine schöne Datei gefunden, war da, wo der beim WM-Finale damals in Bern da, wo er schön Tor gerufen hat. Ach so, ja, na, das kenne ich doch. Na, da könnte man auch irgendwie mal mit drin spielen und so was. Wo drin spielen? Na, irgendein Lied mal so mit drin mixen. Ach so, meinst du? Ja, oder wenn zum Schluss. Aber das ist doch schon. Naja, das ist doch schon. Aus! Das Spiel ist aus! Genau. Genau, naja, siehst du doch, aber Mann, das. Muss ich dir. Wie alt bist denn du? Ich bin in der kritischen Zone gerade. 16. Ja. Ja. Ja, also, das hat vor 10 Jahren gemacht. Macht auch keinen Spaß mehr. Aus! Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Wir sind Papst! Ach so, nee. Ja, gut. Ja, das auch. Genau. Max, ich danke dir für deinen Anruf. Gut. Okay, tschüss. Ach so, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Mitpfeifen? Naja, dann mache ich nochmal einen Aufruf. Also, dann müsstest du dich praktisch nochmal bewerben, genau. Oh. Ja, so sieht es aus. Vielleicht hilft mir jemand noch ein drittes Mal, wa? Ja, ach, ja, das wäre doch zu schön. Alle guten Dinge sind da drei, wa? Genau. So sieht es auch aus. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Gut, ciao. So, Kinder, wir machen heute eine Idee, in der wir mal irgendwie jeder, der hier anruft, und zwar unter dieser Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Jeder, der anruft, sollte eine gute Idee haben. Wie zum Beispiel diese jungen Musiker, die nämlich einen italienischen Song singen und die Übersetzung quasi direkt parallel dazu liefern. Was das Hören natürlich enorm erleichtert. Wenn ich morgens zu meiner Bäckerin gehe und sag, guten Tag, www.dreibrötchen.de. Falscher Song. Das hier der richtige Song. Der hier ist es, der. Den anderen kennen wir mal, www.dreibrötchen.de. Keine Ahnung, ja. Musik. eine Traurigkeit. E che tristezza. Das war eine Traurigkeit. Quella mattina. An diesem Morgen. Schifosa la mattina. Diesen schrecklichen Morgen. L'odore del caffè. Der Geruch von Kaffee. Schifoso anche il caffè. Schrecklich auch der Kaffee. Il letto disfatto lì. Das ungemachte Bett dort. Sempre solo lì. Immer und immer nur dort. E che tristezza. Was für eine Traurigkeit. E che tristezza. Was für eine Traurigkeit. Quella mattina. An diesem Morgen. Piovosa la mattina. Diesem verregneten Morgen. Il sapore del caffè. Der Geschmack von Kaffee. Acquoso anche il caffè. Es riecht auch der Kaffee. Il letto disfatto lì. Das ungemachte Bett dort. Sempre solo lì. Immer und immer nur dort. E Rosanna tu. Und Rosanna du. Sempre tu. Immer nur du. Rimani tu. Du bleibst. Bionda du. Blonde. Solo tu. Du allein. Rosanna tu. Rosanna du. E Rosanna tu. Sempre tu, rimani tu, bionda tu, solo tu, Rosanna tu. E il bagno. Und das Badezimmer. Ancora sporco di te. Immer noch schmutzig von dir. E poi nel bidet. Und dann im bidet. Residui. Deine Überreste. Ma la giornata va. Aber der Tag geht weiter. Sì, ma dove va? Ja, aber wohin? Io la mia libertà. Ich und meine Freiheit. Sì. Ja. La libertà. Die Freiheit. La sigarette accesa. Die Zigarette brennt. Sì, ma per inerzia. Ja, aber nur aus Trägheit. La musica suona, die Musik klingt, suona, klingt, suona, suona, verstimmt, ma con Egidio, aber mit Egidius, ma proprio Egidio, ausgerechnet Egidius, che mistero, was für ein Rätsel, Egidio, Egidius, e Rosanna tu, und Rosanna du, sempre tu, immer nur du, rimani tu, du bleibst, bionda tu, blonde, solo tu, du allein, Rosanna tu, Rosanna du, e Rosanna tu, sempre tu, rimani tu, bionda tu, solo tu, Rosanna tu, na na na na. So, das waren wieder Föhn von der CD Wir haben Zeit. Der Song hieß La Martina Doppo. Das ist jetzt nur wieder nicht übersetzt, aber das ist eine Spitzenidee, oder? Schönen aus, quasi im ausländischen Song singen und parallel Deutsch einsprechen. Das wäre doch schön, wenn man sich mal so praktisch so eine so schöne eine Eminem-Platte, wo dann bam, bam, bam, bam, bam, zack, dazu, 50 Cent, bam, bam, bam, bam, dazu, Nevada, bam, bam, bam, bam, wird dazu geredet. Wäre doch 1A, super Idee. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Vielleicht kriegt der eine oder andere von euch mal in die Reihe, so einen Song zu produzieren und mir zu schicken. Am besten als MP3 an kuttner@kuttner.de. Das wäre doch großartig. kuttner@kuttner.de. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ist für alle die, die eine gute Idee haben. Wir machen ja heute eine Sendung, wo die Überschrift einfach nüchtern lautet eine gute Idee. In Klammern zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Aber Schwerpunkt ist eine gute Idee, aber eben in Klammern zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wer sich daran mitteilen will, und ich sehe, jetzt sind doch recht viele, die sich daran mitteilen wollen, sollen die Telefonnummer, die eben angesagt wurde, anrufen und dann aber eben auch eine gute Idee parat haben. In einer Viertelstunde, dachte ich, pfeifen wir mal alle Smells Like Teen Spirit. Und vielleicht in einer Stunde singen wir mal alle Man mag nicht und stehe hier allein. im Grunde ein Ansatz, der versucht, irgendwie stärkere Kollektivität der Fritzhörerschaft zu erzeugen, zu vermitteln, herzustellen. Und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine. Naja. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Ah, super, da freu ich mich ja schon drauf. Hallo, wer bist denn du? Weg. Hallo? Ja? Ja, wer bist denn du? Toni. Toni? Ja. Sag mal, haben denn Frauen keine guten Ideen? Ich check mal hier durch. Alles, was jetzt nicht Frau ist, fliegt raus. Hallo? Guten Abend. Ja, was bist denn du? Was ich bin? Ja. Wie, was? Na, wie heißt denn du? Ja, Christian. Mensch, Christian, jetzt braucht er jetzt hier mal eine Frau. Hallo? Das wird eine Männerhunde hier. Ja, ist schrecklich. Ich bin auch keine Frau. Ah, musst du es später nochmal versuchen. Hallo? Ja, hallo. Ja, Mensch, nee, jetzt muss man hier eine Frau, das ist ja... Wie heißt denn du eigentlich? Ja, wir haben eben schon mal, ich hab dich schon mal nach deinem Namen gefragt, glaube ich. Ja, Toni. Toni, genau, Toni 17, bitte komm, hallo? Guten Abend. Ja. Mensch, nicht weg. Doch, muss ich jetzt mal machen, kannst du später nochmal, hallo? Hallo. Das ist mir zu monokulturell hier, das ist ja eine einzige Bananenstaude und dann kommt der verpuppte Bananenschädling an und dann ist alles im Arsch. Von daher muss man immer zusehen, dass das so ein bisschen durchwachsen und durchmischt ist, hallo? So sieht's aus. Genau, hallo? Mensch, sag mal, haben Frauen überhaupt gar keine guten Ideen? Hallo? Hallo? Ja. Ja, na, Pech gehabt. Hallo? Hallo. Ach Mensch, hallo. Bildung. Ja, ich kann doch nicht hier mal nur senden und dann nur für Hallo? Ja. Ah, nee, hallo? Bist du eine Frau? Sind die Frauen alle analphabetisch? Haben die Telefonnummer nicht mitgekriegt? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Jetzt mal nur für Frauen. Geduldet euch, gleich kommt mit guten Ideen. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Hallo? Hallo? Was ist der Kapitän? Mensch, hallo? Hallo? Hallo? Der Tidusch. Ja, hallo? Ja, kann ich so schnell reden, wie ich drücken kann. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ah, hallo? Hallo? Ja, Mensch, hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ah, hätte fast eine Frau sein können. Hallo? Ah, hallo? Hallo? Ah, ist das Leben hart, ey. Hallo? Hallo? Bildung, Bildung. Hallo? Hallo? Ja. Wer bist denn du? Eine Frau. Oh, Mann, Herzchen, du hast ja aber Zeit gelassen. Ja, Mensch. Aber warum denn, sag mal? Ja, liegst du daran? Nee, weil ich chatte. Ja, kannst du nicht mal aufhören zu chatten? Ja, ich hab's jetzt unterbrochen. Warte, und im Chat gibst du dich dann aber als 65-jähriger japanischer Sumo-Ringer aus, oder was? Ja, genau. Ja, super. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, hallo Frau, wie heißt denn du? Sandra. Sandra, echt? Ja. Na Mensch, du musst ja nachher hier fast gleich mal mitsingen. Du, ich hab das schon verfolgt. Das ist ja eine klasse Stimme. Ja, aber du kennst die auch nicht, oder? Trotzdem ihr fast so heißt wie du. Nee, ist mir total unbekannt. Man mag es und steh ich ah, spitze. So, jetzt haben wir den hier Toni, wa? Jawohl. Jawohl! Bist du der Toni von Toni 17? Nee. Bist du nicht? Du kennst Toni 17 noch ja nicht? Nee, überhaupt nicht. Welcher? Echt nicht? Nee, echt nicht. Oh, wie alt bist du denn? 18 geworden. Und wo kommst du her? Du kommst aus der Zone, das hört man doch. Richtig. Ja, sag doch. Naja. Oh Mann, da hör mal hin hier. Also, Ich fand das ja spitze vor. Wie hieß denn die junge Frau, wie heißt denn du eigentlich? Hallo? Sprichst du mit mir? Ja, ja. Na, Sandra. Ach ja, genau, hast ja schon mal gesagt. Mann, mein Kurzzeitgedächtnis lächt nach. Ja, und das Langzeitgedächtnis ist löchrig wie ein Sieb. Schrecklich, dann, oder? Dann sprichst du noch mit einem Fischkopf. Du? Ja. Ist auch Fischköpfin. Ja, oder so. Ja, spitze. Ich muss jetzt dem Toni erstmal erklären, was der eigentlich für einer ist. Ja, aber so viel Zeit hast du, oder? Natürlich. Ja, super, 1A. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Toni, pass auf. Toni 17, bitte kommen, ruf der ganze Kinderchor. Hat die Klasse in der Lore laufen bis... 1A, oder Toni? Hammer, ist der Hammer. Hammer, das hat auch wieder gesessen. jeden Fall. Auf der einen Seite Toni 17, auf der anderen Sandra. Ist doch toll, oder? Von was ist das? Wie, naja, so eine alte Schallfolie hieß das früher. Nicht schlecht. Ja. So, sag mal, heute die Sendung ist ja den guten Ideen gewidmet. Ja. Ja. Jetzt müsstet ihr im Grunde, ich will mal mit der Frau anfangen oder ihr die Möglichkeit geben, sich noch was zu überlegen. Sandra, du weißt schon, dass du eigentlich tendenziell eher eine gute Idee haben musst, wa? Jetzt. Oh ja, ja, viele. Du hast viele gute Ideen. Ich gehe ständig schwanger mit Ideen. Echt? Ja. Da kannst du ja von mir übernehmen. Naja, dann fangen wir mal, dann wollen wir mal mit Toni anfangen, oder? Nee. Toni, du, wieso? Du bist so schwach auf der Brust, was gute Ideen betrifft, oder? Ja, eben. Du hast echt überhaupt keine gute Idee? Vielleicht kann ich mir Nicht eine? Oh Mann, aber warum hast du denn angerufen, Toni? Ich wollte noch was sagen wegen Zigaretten, weil das größte Scheinmoral ist eigentlich vom deutschen Staat. Das ist. Ja, das wissen wir doch alle. Ja, Mensch, ja. Hat mir auf der kassieren irre Steuern daran, wollen, dass sie viel rauchen und wollen gleichzeitig, dass sie nicht so viel rauchen. Ja, so ist es. Ja, aber so ist es doch überall. Durch die brauchen weniger Leute. Da geht die Steuern einer verloren, jetzt sitzen sie wieder hoch. Ja, hab ich da gesagt. Ja, ja. Ja. Wollen wegen der Steuern sollen sie viel rauchen und wegen der Gesundheit sollen sie wenig rauchen. Oder? Ja. Die wissen nicht genau, was sie wollen. Nee. Aber das wollen sie mit aller Kraft. Hauptsache Geld. Naja, so ist Politik. Na nee, nicht Hauptsache Geld. Wollen ja gleichzeitig Gesundheit. Aber gleichzeitig im Geld. Etwa Toni, oder? Keine Ahnung. Ja, ja. Naja, mit seinen guten Ideen war das nicht so gut her, nicht so weit her. Mensch, Sandra, jetzt sind wir ja praktisch ganz alleine. Ja, das klingt doch toll. Oder? Na, da können wir doch mal eine Kuh steigen lassen, oder wie das heißt. Ja, so fliegen lassen, ne? Fliegen lassen, genau, eine Kuh fliegen lassen. Na klar. Sandra, du hast ja jetzt so massenhaft, wie alt bist du denn, Sandra? Oh Mann, mag ich gar nicht sagen. Ach, ich natürlich, darf gar nicht kannst du doch sagen. Naja, gut, musst du nicht. Müssen, das ist ja müssen, so eine Kindersendung. Müssen, musst du nicht. Naja, nur weil du nicht angerufen hast. Ja, weil... Ab jetzt ist es sofort gedreht. Total eine reflektierte, erwachsene, intellektuellen Sendung, die sich jetzt eigentlich nur noch mit der... Phänomenologie des Geistes beschäftigen wird. Oder? Es spricht für dich. Du bist einer der wenigen Moderatoren. Einer der wenigen reicht. Eigentlich schalte ich nur dienstags um diese Zeit ein. Spitze, oder? Weil, also diese irre erotische Stimme, das ist unglaublich, ja, absolut. Oder? Absolut. Boah, das ist wirklich ein erotischer Wasserwerfer, ja, oder? Humor. Ja, und man steht bis zum Knie quasi in dem erotischen Wasser eigentlich. Super. Ja. Unglaublich. Sandra! Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz chattest du parallel. Ja, ich bin, glaube ich, süchtig durch. Ja, nach dem Chatten. Ja, das hat schon irgendwie... Aber worüber denn? Was waren jetzt die letzte Chatterei, das letzte interessante Chatterei-Dialog? Der letzte Dialog? Ich kann mal das Log aufmachen. Na, mach mal. Ja? Also, na gut, ich komme aus Mecklenburg, das heißt... Naja, gut. Bedeutet, das ist schon praktisch eine Entschuldigung, meinst du? Wie bitte? Moment. Nee. Das geht immer so weiter. Also mein Chatpartner sagte gerade, ich gehe jetzt schlafen. Morgen vollbringe ich ein Wunder. Mir reicht's. Gute Nacht, Beb. Ja. Und danach bist du süchtig? Mensch, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Sag mal, aber da kannst du, wenn du aus Mecklenburg bist, kannst du auch ein Dorf konsumieren. Da hat man doch, wieso, was kannst du nicht sagen? Dann bist du gemein. Ich komme aus der Landeshauptstadt. Es war provinziell... Naja, sag doch, kannst du schön in den Landeshauptstadt konsumieren. Das und da ein bisschen schnattern. Schwerin? Mhm. Boah. Ja. Ja, super. Und da findet man keinen, mit dem man reden kann, normal reden kann? Doch, hab ich auch, natürlich. Aber echt? In dieser Zeit ist das ein bisschen schwierig. Ich kann mein Kind ja nicht allein lassen. Oder es kommt hier Besuch her und dann chatte ich natürlich nicht, aber sonst... Ach so, und aber so chattest du dann immer rum? Nacht. Ja, es macht Laune irgendwie. Oh, naja, aber du hast ja, du bist ja so übervoll von voller guter Ideen, oder? Ja. Ja? Ich habe auch Zwillinge, weißt du? Echt? Was? Ja. Du hast was? Zwillinge, also mein Sternbild. Ach so. Das spricht halt dafür. Ja, dann sag doch mal jetzt richtig eine gute Idee. Eine gute Idee. Also. Ja, eine gute Idee. Ein Freund von mir, der will tatsächlich heiraten und er wünscht sich etwas sehr Außergewöhnliches. Ja. Also ging ich in den Baumarkt und kaufte so eine Multiplex-Platte. Das ist so wasserabweisendes Sperrholz. Ja. Das ist circa 1,20 Meter mal ein Multiplex Meter. Heißt sie? Heißt sie ja, nicht Multiplex. Heißt sie nicht MDF? Gibt es auch. Ach so. Aber da gibt es noch Multiplex. Ah ja. Für die habe ich mich entschieden. Das ist ja. Die Birke. Naja, und das dient jetzt erstmal als Arbeitsplatte, die ist circa 1 Zentimeter breit. Und darauf werde ich eine Tonplastik erstellen. Also so ein Baum oder ein kopulierendes Pärchen, ich weiß jetzt noch nicht. Ich überlege. Mann, ja. Ist ja ein Hochzeitsgeschenk, ne? Naja, ja, scheint dann, mir einen Baum doch angemessen natürlich. Ja? Ja? Ja, so ein Lebensbaum, ja. Ja. Ein Überlebensbaum. Ich weiß es noch nicht so. Das sind ja wieder diese Ideen. Ach, und das ist eine gute Idee? Ja, finde ich schon. Ja, aber sag mal, möchtest du jetzt mal ganz ehrlich, also ich will ja, aber möchtest du, wenn du heiratest, eine Multiplex-Platte geschenkt kriegen, auf der aus Ton ein Lebensbaum rumsteht? Ja, aber immer, was meinst du? Echt? Wirkt? Ach Mensch, ich mach doch Plastiken, das sieht toll aus. Das sind zwar alles ganz schön traurige Gestalten, aber... Wie groß ist denn die? Die Multiplex-Platte? Nee, die Plastik, ja, die Platte auch. Also die Plastiken sind kleiner, das sind nur kleine Figuren, so circa 10 Zentimeter groß. Ach so, na, das geht ja. Mhm. Und dann ist die Platte ja auch nicht so groß, nee, oder? Die Platte, das ist so, die kriege ich ja nicht durch den Brand. Also deshalb muss ich das Bild dann auf dieser Arbeitsplatte erstmal zerstückeln. Hä? Und nach dem Brand werde ich das dann mit flexiblen Fliesenkleber auftragen. Weil, na, weißt ja, ne, die Multiplex-Platte, die arbeitet ja ein bisschen. Nee. Deshalb diesen flexiblen Kleber. Ist aber schön, wenn man es hinterher arbeitet, wa? Wie? Es ist schön, wenn wir es hinterher arbeitet. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja, ja. Naja, gut. Ach Mensch. Richtig arbeiten gehen? Ja, hier im Norden. Platten auf, ja, ja, fällt mir auch schwer. Ich schleppe mich auch immer hier zum Sender. Ja, Mensch, Sandra. Ja. Alter, das ist ja eine Spitzenidee, einen Lebensbaum auf einer Multiplex-Platte. Oder das korpulierende Paar. Ja, naja, ach, lass uns lieber beim Lebensbaum bleiben. Okay. Lebensbaum auf Multiplex. Schreibe ich mir mal auf. Ja. Ich sammle nämlich gute Ideen, falls ich mal keine mehr habe, habe ich eine. Aber ich meine, aus dem Lebensbaum auf einer Multiplex-Platte kann man auch keine Sendung machen. Insofern ist es auch wieder schwer. Aber andererseits, man weiß ja jetzt auch nicht, wofür man die guten Ideen hier brauchen kann. Das ist eine gute oder? Frage. Ja. Erstmal sammeln die guten Ideen. Mhm. Und vielleicht bringt's ja was für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wissen wir ja vorher nicht. Du, ich streiche bald die Segel, mir reicht das. Wohin denn? Nach Norwegen. Und da? Krankenschwester? Auf keinen Fall. Ich bin doch jetzt Ergotherapeutin unter anderem. Ach so. Ich frag mich manchmal, was ich als nächstes gehe. Es ist wie Fasching, weißt du? Ja. Wieso? Ach, wirst du immer umgeschult? Naja, ich bin eigentlich Töpferin und jetzt habe ich umgeschult. Ah, Ergotherapeutin. Weil keiner mehr Töpfe braucht, ist klar. Und das sieht hier so schlecht aus, weißt du? Ja. Es werden immer mehrere ausgebildet und noch mehr und... Töpfer? Nein, Ergotherapeuten. Ach so. Aber es sieht mau aus hier im Norden. Bis die dann wieder alle Ergotherapeuten umschulen müssen. Ich meine, genug Kranke gibt es oder Leute mit Defiziten. Was macht man als Ergotherapeut? Also unser Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe. Aber ich meine, Ergo heißt ja eigentlich also, oder? Das hast du damals schon mal bemerkt. Ach ja? Naja, aber letztes Mal... Vor 2 Jahren an der... Echt? War ich noch in der Umschulung, ja. Das ist länger her. Ach so, und haben sie dir wenigstens beigebracht, was Ergo heißt? Hilfe zur Selbsthilfe. Nein, also diesen Begriff konnten wir selbst nie klären. Siehste? Siehste? Na, warum hast du nicht gesagt, dass Ergo also heißt und du willst keine Also-Therapeutin werden? Oh, eher Ärgertherapeutin, ne? Ärgertherapeutin, genau. Hm. Mensch, Sandra! Ja? Ja! Na, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für deinen Anruf. Na ja, gut. Ja? Also viel Spaß noch, ne? Der jetzt auch von bezaubernder Weiblichkeit war. Ja, ja. Ja, spitze. Das ist doch toll. Wie bitte? Ich noch ein bisschen rein und chatte nebenbei. Nee, hör auf! Hör lieber genau zu! Ja, das mache ich doch. Weißt du, meinst du, ich als Frau beherrsche die geteilte Aufmerksamkeit. Echt? Multitasking? Boah! Also, kann ein Mann aufrecht gehen und nebenbei Kaugummi kauen? Ich wage zu bezweifeln. Na gut, ja. Muss ich nicht weiter spielen. Naja, den Männern müsste mal wieder ein neues Betriebssystem aufgespielt werden, oder? Dass sie auch halbwegs multitasking-fähig werden. Ach, lass sein! Grenzen. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, klar. Mach tschüss, Sandra. Tschüss. Tschüss. Na? Habt ihr den Song wiedererkannt? Hahaha, spitze, oder? Das war Fumiho Sokawa. Da hätte auch keiner gedacht, dass die, ja, die Fumiho Sokawa hat Popular Song gesungen. Die Fumiho Sokawa hätte man doch nie gedacht, dass die sich da bereit erklärt, den Song mal zu singen. Hat sie aber. Ha, 1A. So, Kinder, hier werden gute Ideen gesucht. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Nee, 70 stimmt ja nicht. 97110. Stimmt schon, die Nummer stimmt. Jetzt im Moment werden ja nicht gute Ideen gesucht, sondern jetzt geht's um die Verwirklichung einer guten Idee von mir. Also zwei gute Ideen. Nächsten Samstag um 22 Uhr, muss ich nochmal hinweisen, um 22 Uhr erst am Samstag, schöner Videoschnipsel-Vortrag, Thema ist Mühe geben. Da wird Punkt Mitternacht, werden ja wieder ein paar Freikarten verlost. Man müsste dann sagen können, das ist dann das geheimnisvolle Stichwort, von wem der Song Poupil de Sire, Poupil de Sang ist, im Original. Also man kann nur sagen Fumiho Sokawa, aber das muss man dann erstmal sagen können. Oder eben, man muss wissen, von wem es eigentlich, Hosokawa, von wem es eigentlich stammt. Dann hätte man eine Karte gewonnen. Ihr seht schon, euer Zuhören wird hier geschult und pädagogisch aufs Feinste unterstützt. So, jetzt dachte ich ja, jetzt wollten wir eigentlich mal einen schönen Pfeifchor, der hier... Man könnte den auch mehrstimmig singen, pfeifen. Wer jetzt Interesse daran hätte, hier den Song mal mitzupfeifen, so richtig chormäßig, sich das zutraut von der Musikalität und so her, das ist die Telefonnummer. Blue Moon. Nee, Quatsch. Ist das doch ja nicht. Hier, das ist die Telefonnummer. Oh, nicht. Eieiei. Was mache ich denn hier, Alet? Mein lieber Scholli. Hier, da, das ist hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo. Ja, hallo. Warte mal, ja. Klein Moment mal. Die anderen, die jetzt nicht pfeifen wollen, oder das für eine bekloppte Idee halten, trotzdem mit einer der schönsten Ideen, die, glaube ich, ihre dazu beitragen wird, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern, können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, hallo? Ja? Wer bist denn du? Na, Georg aus Reinickendorf. Georg, du willst jetzt Dings pfeifen? Ja, auf jeden Fall. Sicher? Smells like Teen Spirit. Auf genau, und du kannst, denkst doch, du kannst es. Natürlich. Kannst du, bist du musikalisch? Kannst, bist du bandmäßig so? Ja, ein bisschen. Kannst du, was spielst du denn in einer Band? Na, Querflöte. Was ist denn für eine Band, sag mal? Na, ich bin jetzt nicht in einer Band, aber... Na, aber ich hab doch nach einer Band gefragt. Aber könntest du denn auch die Basslinie pfeifen von... Ba, ba, ba, ba? Aber ich weiß nicht, wie die geht. Ich kenn's so nicht. Stand auch nicht. Ah ja, super, okay. Aber ich krieg's noch hin, ja. Gut, aber du pfeifst ordentlich mit dann. Auf jeden Fall. Gut, prima. Dann suchen wir mal hier gleich noch hin. Hallo, wer bist denn du? Guten Abend. Na, Ben, du wolltest jetzt auch mitpfeifen? Unbedingt. Wirklich? Ja, bist ja. Du so musikalisch begabt, dass du die Basslinie pfeifen könntest? Nicht wirklich. Oh, nicht. Naja, okay. Dann bleib mal trotzdem in der Leitung. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Na, da ist Kinder. Genau, aber Kinder, wir müssen alle ganz diszipliniert sein. Es geht nicht, dass immer dazwischen gequatscht wird beim Pfeifen. Ja, einverstanden? Hallo, ihr Ben. Ja, ja, okay. Jetzt mal suche ich hier einen neuen. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Andreas. Andreas, du würdest jetzt auch mitpfeifen wollen. Ja, aber die Obertöne. Aber wie sind die Obertöne? Na, mehr so melodiemäßig. Also ganz normale Melodie. Du kannst jetzt auch nicht die Basslinie pfeifen. Na, ich würde die Basslinie brummen. Ja, warte mal, ich mach also mal. Also pfeifen kann ich nicht brummen. Mach mal, brumm mal. Naja, aber dann kannst du nur pfeifen. Du machst ja bloß die Melodie praktisch. Ach so, den Bass meinst du? Ja, den Bass. Ich weiß nicht, wie der Bass geht. Na, ich probier's mal. Warte, aber pfeifen. Pfeifen, okay. Dann eben ein bisschen tiefer. Ja, gut, aber du bleibst mal schön in der Leitung. Ihr müsst natürlich auch hören, was die anderen pfeifen. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist der Martin. Martin, du willst auch mitpfeifen? Ja, sicher. Ich spiele eine Gitarre. Der lügt. Was machst du? Ich spiele immer eine Gitarre. Aber dann kannst du auch nicht die Basslinie pfeifen. Na, eine große Pfeife war ich jetzt nicht auch. Ah ja, gut, okay. So, ihr seid jetzt mal ruhig. Ich muss mal jetzt hier die anderen noch checken. Hallo? Marius Büllum. Wer? Bülow, du willst hier oben mitpfeifen? Ja, ich würde gerne die Snares am Ende pfeifen, so. Nicht die Snares am Ende, du musst schon, wir müssen schon die ganze Zeit pfeifen. Pfeife, aber auch die Snares. Naja, meinetwegen pfeifst du die Snares. Aber keine Scheiße machen, nicht zwischendurch rumquatschen und so weiter. Ja? Gut. Okay, so bleibt meine Leitung. Hallo, wer bist denn du da? Ja, rate mal, wer wieder ist. Wer denn? Na, Max wieder. Ach so, Max, du willst auch mitpfeifen? Ja, klar. Kannst du die Basslinie pfeifen? Nee, kannst du ohne, wa? Ich kann pfeifen. Gut, okay, ja, okay. Hallo, wer ist denn jetzt da der Neue? Raus, gleich, wer so anfängt. Hallo? Wer bist Hallo? Du? Ja. Hallo. Auch zu langsam. Hallo? Wer bist denn du? Er könnte ja auch die Basslinie. Jetzt seid doch mal ruhig hier. Der Neue, wer bist denn du, Neuer? Ike? Ja. Na. Willst du ja mitpfeifen oder was? Nein. Na ja, gut, dann nicht. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Pitt ist schon wieder hier. Und du willst auch mitpfeifen? Na klar, ich war vorhin auch dabei. Okay, dann bleib hier. Aber ihr dürft nicht rumquatschen. Hallo? Hallo. Ja, und du pfeifst auch ordentlich mit? Ja klar, pfeife ich mit. Super. Kinder, dann habe ich jetzt hier 8 Pfeifen in der Leitung. Denn jetzt noch nicht. Und ihr dürft aber nicht zwischendurch quatschen, sondern ihr müsst konzentriert pfeifen. Ja, wir konzentrieren, ist klar. Und versuchen wirklich... So, soll ich mal den Ton vor ihm, dass wir uns mal einstimmen? Ja, bitte. So, ich gebe mal den Ton vor und den müsst ihr dann auch versuchen zu treffen. Grüße meinen Papa. Jetzt hört mal auf! Mensch, nicht! Jetzt, ich gebe jetzt einen Ton vor und ihr dann alle. Psst, seid doch mal ruhig! Ruhe. Sonst schmeiß ich raus, sonst wird hier total neu gecastet. Und fliegen aber alle raus. Neu, Carsten. Nein, Carsten, hör auf, sei ruhig. So, ich gebe jetzt hier den Ton vor zum Einstimmen und ihr müsst den mal kurz nachpfeifen. Oh, astrein, sauber. Wer macht denn den Bass jetzt? Sauber, macht keiner, glaube ich, den Bass. Du hast jetzt gerade Ton gespielt? So, ich würde mal sagen, jetzt hört mal zu. Ich würde mal sagen, das Vorspiel lassen wir noch bei Nirvana und dann geht's los. Also das Bam, Badam, da wird noch nicht gepfiffen. Bam, Badam, da oder nicht? Da oder nicht? Da noch nicht? Jetzt! Ja, aber, ja, jetzt noch nicht, das machen wir gleich. Das war jetzt nur zur Übung, ja? Also nach dem Schlagzeug. Du musst mitzählen. Wann kann ich mir den grüßen? Naja, Mensch, hinterher! Du musst mitzählen. Der Song, Icke? Ja, den Takt, das ist mitzählen. Der muss das Kommando geben. Das hört ihr doch. Ich komm da durcheinander. Ich hab ja auch keinen Rhythmus hier. Vier zählen. 1, 2, 3, 4 und dann geht's los. Naja, wenn nach dem Schlagzeug geht's los. Verstanden. So, jetzt alle Konzentration. Okay. Okay. So. Okay, das ist. 3, 2, 1, 0, Pause. Jetzt! Hört sich spitze an, 1A, nicht die Konzentration verlieren. Dauert noch 4,5 Minuten. Kommst du mir mit so einer Scheiße? Ihr könnt mal Pause machen. Ja. Ja, und nicht so koppeln. Ich mach mal jetzt ein bisschen Musik, lass mal Musik laufen. Und dann nehme ich wieder in Einsatz. Ja, bitte. So, jetzt könntet ihr euch langsam wieder einpfeifen. Verstanden. Seid super! 1A, 1A. Unglaublich. Jetzt könnt ihr ein bisschen Luft sparen. Das war doch Hammer geil. Mindestens war der Hammer. Applaus. Ah, geht gleich weiter, geht gleich weiter noch. Haltet euch an. So, jetzt hat die Energie aber völlig nachgelassen, oder? Ja, ein bisschen. Ja, und der spielt hier seine andere Musik, aber das ist ausgeblendet, kann ich gar nichts dafür. Ja. Aber hebt mal weiter! Ey, ihr müsst mal Trash für mich machen. Kinder, ihr seid so super! 1A! Echt! Hut ab! Also das war doch mal Dufte. Das war doch mal wirklich Dufte. Ach, und dann steht da gleich so ein schönes Gruppengefühl, oder? Natürlich, aber... Was will man mehr? DDR. Wie bitte? Fast wie im DDR hier. Fast wie im WDR, du sagst es. Ja, fast wie im WDR, genau. Kinder, ihr habt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, euch darauf vorzubereiten, hier dann den Song mitzusingen. Man mag mich, drum steh ich hier allein. Ach, ist schön, da. Kuttners Musikschule eigentlich. Kuttners Musikunterricht. Wir sollten mal jede Woche immer einen schönen Song singen gemeinsam. Ich könnte mal selber hinausdenken. Ansonsten, da war doch, wer hat denn hier da vorhin seine Musik drin gemixt? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand hoch. Ich glaube Kuttner. Wer ist ein Icke? Rausschmeißen. Ich bin Martin. Martin, du kriegst gleich einen Knallzer mal, aber beim nächsten Mal wieder mal. Mensch, Meier, ist das ärgerlich. Voll verschissen aus dem Martin. Wie bitte? Naja, klar ist er beim Pfeifen verschissen. Kuttner. Ja. Kuttner-Verrat. Was denn? So, ach so. Ich wollte jetzt hier gleich nochmal Hausaufgabe geben. Eben. Niemand mag Kuttner. Können wir das erste nochmal hören? Welch, was war denn das erste? Niemand mag. Ach, nicht die Russenmucke. Ich kann das nicht. Genau. Die Russenmucke nochmal? Was denn nu? Na hier, das. Pariser, wenn ich wieder zählst. Pariser. Was willst du mit Kondom? Du meinst, ich weiß, was du meinst. Nein. Ja, das hören wir jetzt mal. Und ja. nach dem Fritz-Kurz-Info gebe ich die Hausaufgabe. Alles klar. Aber drin. Was? Drin lassen die Leute. Nein, nee. Ach, Mann, ihr wart echt, aber jetzt sind super. 8 Leute. Ihr wart super. Ich danke euch sehr. Ihr seid großartig. Ihr seid praktisch Gott. Nichtsdestotrotz muss ich euch jetzt mal rausschmeißen. Und jetzt kommt gleich Fritz Kurzinfo und danach reden wir dann weiter, okay? Jetzt halt. Jetzt hat jeder schnell mal eine ganz kurz. Wenn jemand noch eine schnelle Frage hat, dann soll er sie sagen. Die Antwort lautet Bildung. Genau, super. Und die Frage lautet, wann gibt's Pizza? Morgen. Wie heißt denn der Kapielski? Nee, meine Frage wäre... Na? Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Genau. So, Kinder, wir machen jetzt mal hier Schluss. Und nach dem Fritz-Info geht's dann hier wieder praktisch zur Sache.

Бачи уже ваш шаг дает ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Вот не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Дом, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет походка на волков, идет охота на всех хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рабочий сил из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Владимир Высоцкий. Wow! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, ihr wisst, ihr müsst euch ein bisschen drauf vorbereiten, hier demnächst zu singen, oder? Mein Magen und stehe hier allein. Still frag mich, wie kann das möglich sein? Soll aber nicht gepfiffen werden, sondern soll gesungen werden. So, ansonsten kann ja heute jeder anrufen, der irgendwie eine gute Idee hat. Wenn er eine gute Idee hat, dann sollte er ungefähr hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wer keine gute Idee hat, der muss dann, kann dann hier an. Aber trotzdem was sagen muss unbedingt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, Punkt Mitternacht, wieder Kartenverlosung. Man muss dann wissen, von wem, gesungen wurde, Punkt 0 Uhr, wenn ihr Karten verlost, eben auch unter der Telefonnummer. So, wie machen wir jetzt weiter? Mensch, Kinder, wir haben jetzt, kommt gleich noch der Band vom Halbautomatischen, aber erstmal haben wir vor allen Dingen den Zusammenschnitt noch. Naja, vielleicht mal erstmal eben mal hier, hallo? Hallo, wer bist denn du? Was? Alle meine Motherfucker! Kinder, seid ihr ein bisschen durcheinander? Irrt ihr orientierungslos nachts durch die Stadt? Soll ich die Feuerwehr rufen? Dass sie da so kommen mit so Jacken, die man hinten zumacht, insbesondere was die Ärmel betrifft? Hä? Hallo? Kinder? Findet ihr den höchsten Döner nicht, oder was? Total orientierungslos. Da seid ihr jetzt tief aus dem Dorf in die große Stadt gekommen und findet nicht mehr nach Hause, oder was? Mann, regnet's denn noch? Ihr armen Kinder. Ich spreche, glaube ich, nicht zu Unrecht. Immer wieder von der orientierungslosen Jugend. Hier haben wir ein Beispiel. Hallo. Ah ja, jetzt haben Sophie. Hallo, wer bist denn du? Guten Tag, hier ist die Neubrandenburgische Versicherungsgesellschaft. Wir möchten ja mit Ihnen über verschiedene Versicherungsfirmen für Ihr Leben sprechen. Sind Sie denn versichert an einer Kopfenhaarallergieversicherung? Hast du so einen Callcenter-Job gerade übernommen? Oder bereitest du dich darauf vor? Bist du 11. Klasse und denkst, schon mal üben? Genau so. Für die spätere Arbeitslosigkeit? Ja, aber Neubrandenburg, da sechselt man noch nicht. Aber... Mann, von wo aus rufst du an? Das ist doch Reinickendorf wahrscheinlich. Nee, das ist doch Reinickendorf! Du bist doch ein Reinickendorfer! Da wird er nicht gesagt. Oder ein Spandauer! Da wird noch ich bin Spandauer! Was? Da wird er nicht gesagt. Nee, aber da hält man sächsisch für komisch. Na, aber übergebürgert würde ich ja nicht wahr. Was? Übergebürgert? Übergebürgert, weil drüben in Sachsen sind ja noch mehr Arbeitslose und da haben wir uns gesagt, hey, wir sind 11, da haben wir ein paar darüber geschickt und 11 sind nicht weiter, nicht wahr? Genau. So, hast du denn jetzt so eine gute Idee? eine gute Idee. Ja, offensichtlich nicht. Na, mein lieber Freund, mein lieber Freund. Gründ mal eine neue Republik. Ach, neue Republik. Nein, nein, nicht. Schönen Abend noch. Ja. Mann, wenn schon sechseln, dann aber richtig. Das war doch jetzt hier. Ha! Sowas will man doch nicht hören, sowas will man hören. Liebe westdeutsche Gewerkschaftler. Genau. Liebe sozialdemokratische Genossen. Genau, Herr Müntefering. Liebe westdeutsche Jugendliche. Genau, hört mal hin, Tokotronik. Kommt in die DDR, schickt eure Studiendelegation genau. Und guckt euch das selber an. So sieht es aus. Und die Bauern, die schickt ihr extra. Die so sollen die Dörfer gehen und aus. Können sich in Genossenschaftsbauern unterhalten. Genau, richtig. Und dann sollen sie gucken... Und sollen sich ganz genau ansehen, wie es denn den Bauern geht. Ihr habt ja hier gehört, dass da eine ganze Reihe Genossenschaften sind Millionäre. Bei euch in Westdeutschland werden sie enteignet im Namen der EWG und des Grünen Planes. Hier werden sie Millionäre. Das muss doch eine Ursache haben. Also bitte, liebe westdeutsche Gewerkschaftler und Mitglieder der Bauernverbände, kommt hierher und guckt euch das mal ganz gründlich an. Genau, so sieht es aus. Jetzt aber gleich wieder hart. Politisch korrekt. Wir wollen ja nicht vergessen. Der 8. Mai ist 2 Tage her. Mein Kriegsende ist 60 Jahre her. Mauerbau ist 40 Jahre her. Ost und West. Den könnten wir eigentlich auch mal singen. Wir wollten nur zusammen sein, glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion. In der DDR. Eines Tages sind wir für immer vereint. Gib sie frei, habe ich so oft gefleht. Doch sie dort oben sagten nein, weil in ihrer Welt. So, wir müssen jetzt gleich mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David anhören, oder? Ich hol dich dort raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer! Die Mauer! Die Mauer! Hat uns getrennt. Die Mauer! Die Mauer! Gnadenlos und fremd. Oh. Die Mauer! Oh. Gebaut von Herzen aus Stein. Oh. Boom, boom, boom, die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ja, Kinder, ihr Spätgeborenen. Mit eurer Spätgeburtsgnade. Mich reißt es sofort runter. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Du bliebst stark. Doch ich bin bis zu dir. Ich hol dich an. Ich lasse dich nicht allein. Wie sieht es aus? Die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer, gnadenlos und fremd. Die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Sie steht in unserem Glück. Und doch, genau. Sie ist nicht besiegt. Nee. Ich weiß, eines Tages springt sie ein. Riesig hoch, riesig. Genau. Das ist mehr als Worte sagen. Richtig. Das ist stärker als alle Ketten. Finde ich aber auch. Unser Glück, das können sie uns nehmen. Korrekt. Aber unsere Liebe nicht. Nee. Halt aus, mein Lieber, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Bum, bum, bum, bum. Ne? Die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Kinder, das müssen wir auch mal singen, oder? Vielleicht am 13. August hat gar keine Sendung. Kinder, Viertelstunde ist Videoschnipselkartenverlosung. Wir müssen jetzt aber mal erstmal schnell gute Laune kriegen. So, jetzt hören wir uns mal hier schnell nochmal den Videoschnipsel von David an. Nicht die, wie du schnippst, eine Viertelstunde verlosen. Den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Der schneidet ja mal die Sendung mit. Also inzwischen dürfte sie rumgesprochen haben, oder? Ansonsten weiß ich auch nicht. Findet man nähere Informationen, glaube ich, auch unter www.kuttner.de. Und da oder bei www.megadavid.de findet man dann auch die entsprechenden Zusammenschnitte der letzten Sendung. Wir hören uns jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung an. Und danach gibt's dann gleich nochmal Sandra. Da hört ihr mal genau hin, dass wir den dann mal in einer halben Stunde vielleicht gemeinsam hier singen können. Der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Der asoziale Start in die Zukunft. 22. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Übernfrüchte lag, woran auch die Wahl des neuen Papstes nichts ändern konnte. Im Gegenteil, von ihr übers Radio im Café Wirtschaftswunder in Kenntnis gesetzt, entschieden wir uns prompt, eine erzkonservative katholische Partei zu gründen, für deren Basis eigentlich erstmal Theologen her mussten und nicht einfache Freikirchler wie Bernd einer war. Freikirchler muss mir das aber egal sein, was dir da irgendwie behagt oder nicht. Aber andererseits sollte man doch irgendwie als aufrechter Christ dann doch einen gewissen missionarischen Grundeifer erstmal haben, oder? Und sagen, ja, den kriegen wir doch auch noch. So denn bitte? Vielleicht wäre ich ja auch zu bekehren. Ja, aber ich denke zum Katholizismus, wenn überhaupt. So sieht das aus. Also ihr müsst doch mal kurz entschuldigen, das Bier treibt so, bis gleich. Bier? Ja, hat er offensichtlich wieder welches getrunken. Mann, Mann, Mann. Tja. Ja. Ja, was soll man machen? Und was sagst du so zu den Leuten hier? Ah, ich bin heute so unkommunikativ. Ich meinte jetzt nicht, dass du dich mit denen unterhalten sollst. Rocker, BWLer, Hip-Hopper. Sind Hip-Hopper katholisch? Naja, eher nicht, glaube ich. Schade. Allerdings sind Hip-Hopper schon bekannt für Toleranz und Menschenliebe eigentlich, oder? Vielleicht stimmt, Menschenliebe. Und die da vorne scheinen Sozialarbeiter zu sein. Ja. Sind's ja echt alles. Nur keine Theologen. Tja. Ich würde auch total gerne eigentlich Theologie studieren. Theologie studieren? Jetzt, wenn ich jetzt nochmal studieren will. Dann wärst du ja Theologe. Genau. Aber ist, glaube ich, ein bisschen langweilig, nur Theologie studieren. Wobei, wir wollen uns mal nicht vormachen, Theologie ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen einseitig, oder? Ja, ja, sage ich ja. Du konzentrierst dich ja sehr auf Gott. Ja, eben. Ich würde auch Jura würde ich auch nochmal gerne studieren. Ach so, als Ausgleich, wenn man ja. Da wisst man, was die innere Welt zusammenhält und ja. Theologie, was die äußere Welt zusammenhält. Und dann müsste man noch Physik studieren, finde ich. Dann würde man zum Beispiel über die Sattelknotenbifurkation Bescheid wissen. Dann wäre man relativ sattelfest. Telefon. Ah. Du weißt ja, du musst erst abnehmen, bevor du sprechen kannst, ne? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Spreche ich mit Jürgen Kuttner? Ja, wo hast du denn angerufen? Naja, ich hoffe mal bei dir. Mensch, da werde ich aber auch gleich wieder fuchsig. Dabei ist es doch schöner, wenn mein Herz so offen ist und ich mich freue. Aber du musst dich doch nicht gleich so aufregen. Aber was würdest denn du von jemandem halten, der bei dir anruft und fragt, ey, bin ich da bei dir, nachdem er bei dir angerufen hat? Naja. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich bin Gott. Oh Gott? So sieht's aus. Shame on you. Danke. Ich hab gehört, du suchst einen Theologen. Ja. Tja. Aber guter Rat ist teuer. Naja, kommt drauf an. Warum? Ich bin zufällig Theologe. Theologe? So sieht's aus. Katholischer Theologe? Aber vom Feinsten. Bist du dir sicher? Ja, ich meine, überleg doch mal, was ist denn die Theologie? Ist denn nicht die Theologie überhaupt praktisch die Lehre von Gott? Naja. Also erstmal so überhaupt? Na siehst du, ist doch meine Lehre. Kannst du denn mal das Vaterunser sagen? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Alles, das war doch nicht alles, das war doch jetzt Kurzfassung, oder? Sieht's aus, kostet aber dafür nichts. Man könnte schon sagen, dass du praktisch dann doch kein richtiger Theologe bist. Aber wenn ich's dir doch sage. Du hast richtig Theologie studiert. Ich überleg doch mal, Gott hat's doch nicht nötig, zur Uni zu gehen. Ja, das ist schon klar, aber als Theologe ist man doch praktisch Wissenschaftler. Ja, Logo. Ja? Die Lehre von, oder? Logie. Sieht's aus. Logos, Wort. Genau. Genau. Und bist du denn jetzt so ein Theologe, der davon ausgeht, dass es Gott nicht gibt? Na, aber bingo! Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Falsche Musik! Wir wollten noch, wir müssen noch Dings trainieren. Sandra! Ah, ist das ein Ärger. Wer macht denn hier immer diese Scheiße? Bin ich ja. Nee, glaube ich nicht. Du doch nicht. Na doch, nee. Doch, nee, doch, nee. Man mag mich und steht hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich und bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand fragt mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich, denn und fragt mich, was kann denn schöner sein? Denn und fragt mich, was kann denn schöner sein? So, das war Sandra. In 7 Minuten geht hier die Verlosung los. Das heißt, muss ich mal eine längere Musik raussuchen, die wir dann mal hören können. Ah, oder sowas hier. Das glaube ich auch immer total spitze. Mal sehen. Ja, habt ihr denn gute Ideen? Wenn jetzt einer eine gute Idee hat? Mensch, Kinder, genau, denn hier aber nichts wie angerufen, würde ich mal sagen. Aber eine gute Idee muss man haben. Und anrufen. Ja, wo denn anrufen? Ja, wo denn anrufen? Mann, das ist nur so viel rumgesprochen. Wartet, haben. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und in 20 Minuten wird hier Sandra gesungen. Beispiel 31, kombinierter Mitralfehler. Protosystolisches Sofortgeräusch, genau. Der Mitralinsuffizienz Typ 1. Hört sich schon scheiße an, oder? Aber ist eben so. Zugleich mit protodiastolischem Intervallgeräusch bei Mitralstenose Typ 2b. Nur mal, dass ihr eine Ahnung habt, was auf euch zukommt, wenn ihr ja weiter so raucht. So geht es nicht. So, lange Musik ist rausgesucht. Naja, noch nicht ganz. So, jetzt aber. Hast du denn eine gute Idee oder was? Wer bist du denn überhaupt? Hallo! Hallo? Ja, wer bist du denn? Hallo! Hier ist die Kerstin. Mensch, Kerstin! Ja. Toll! Hallo? Ja! Ich dachte, ich sag mal, eine gute Idee. Ja, dachte ich auch, denke ich auch. Toll. Du hast von wo aus rufst du denn an? Aus Berlin-Marzahn. Warum habe ich mich da eben im Hintergrund gehört? Stehe ich bei dir im Zimmer? Nee, ich bin, ich habe nur die Radiolader gemacht. Ah ja, toll. Toll. Genau. Genau. Kerstin, eine gute Idee hören? Wie alt bist du denn? Bist du 16? Nein, um Gottes Willen. Sondern? 28. Wow, echt? Echt? Wie hast du denn das gemacht mit der Stimme? Die kommt von meinem durch meinen Mann. Wieso durch deinen Mann? Na, der ist daran schuld, dass ich eine schöne Stimme habe. Wieso, was macht der denn da immer? Gibt der dir Kreide zu fressen oder was? Nee, wir telefonieren viel. Warum? Weil wir arbeiten. Weil der so weit weg ist? Nee, weil er arbeiten ist. Ach so, arbeitet der im Callcenter auch? Nee. Nee? Nee. Sondern wo arbeitet denn der? Bei der Feuerwehr? Und immer wenn der langweilig ist, willst du 110? Nee. Sondern? Bei Knorr. Bei Knorr? Der macht so kleine... Bei Knorrbremse arbeitet der. Ach, ich dachte, der macht Brühwürfel. Nee. Schade. Der arbeitet an der Maschine. Knorrbremse gibt's noch? Na klar. Und da stellt ihr mal Bremsen her? Na klar. Super. Richtig große. Ja? Hm. und abends einen doppelten 0,4 Bremsflüssigkeit noch hintergekippt. Naja. Kerstin, du hast eine super, eine gute Idee, sagst du. Die Idee ist von meinem Freund, also von meinem Mann. Ach, hast du den jetzt extra angerufen und gefragt, ob er eine gute Idee hat? Ja, genau. Ach. Warum ruft der nicht selber an? Ach naja, weil der an der Maschine steht. Nee, das arbeitet. Naja, aber wenn er telefonieren kann? Naja. Ach, der hört jetzt zu? Ja. Ach, Mensch, willst du deinem Knuddelbär nicht nochmal was Zärtliches ins Ohr flüstern? Doch, müsste ich gerne. Ja, mach mal. Aber nur was nicht grüßen, sondern was Zärtliches ins Ohr flüstern. Aber nicht grüßen. Nicht grüßen. Nee, okay. Sondern was Zärtliches ins Ohr flüstern. Ich will dich, ich liebe dich, ich brauch dich. Reicht das? Ja, weiß ich nicht, muss ja dein Knuddelbärchen wissen, ob es reicht. Das. Nee, heißt aber Murmelchen. Murmelchen, ich lieb dich, ich will dich, ich brauch dich. Genau. Da freut er sich jetzt bestimmt, wenn ich das Uhr gesagt habe, oder? Na, auf jeden Fall. Ich lieb dich, ich will dich, ich brauch dich. Genau. Murmelchen. Ja. Murmelchen! Spitze, wie groß ist der denn? Wie groß, ich glaube 1,83. Und wie breit ist er? Schlank. Echt? Mhm. Aber der hat einen schönen Bauch. Echt? Der so vorne rumhängt? Ein bisschen. Lustig. Murmelchen hat einen Bauch. Ist aber ein Babybauch. Was heißt denn ein Babybauch? Ist er schwanger? Ja. Ist ein Murmelchen schwanger? Nee, wir haben vor kurzem... Als ihr schwanger wart, hat er einen Bauch gekriegt? Genau. Warum denn nicht? Er hat mitgelitten. Eieiei, aber... Und kommt da mal was raus bei ihm nochmal irgendwann vielleicht? Bei dir ist er dann... Bei uns ist rausgekommen, bei mir schon. Bei dir schon und bei ihm ist immer noch drin. Ist noch drin für die nächste. Echt? Der hat so eine Scheinbauchhöhlen-Schwangerschaft? Genau. Mann! Ach, macht ihr noch ein nächstes Kind? Na, in 1-2 Jahren, ja. Ja? Wie viel habt ihr denn schon? Eins? Zwei. Ach, und dann noch eins? Na klar, Mädchen. Brauchen wir ja nur Jungs. Mädchen. Ach so. Eieiei. Gut, nee, aber denn, der Murmelchen hat ja eine schöne Idee. Genau, der hat eine Idee. Und zwar, seitdem wir das Baby haben, muss er laufen Kartoffeln schälen. Ja. So. Ach, echt? Echt. Ja, und frisst immer die Hälfte weg und dadurch kommt dein Bäuchlein zustande. Nee, da haben wir jetzt einen Kartoffelschäler gekauft und der Nachteil an diesem Kartoffelschäler ist halt, da ist kein Messer dran. Ja. Ja, und da hat er gesagt, wollen wir nicht halt mal sagen, sagt man halt, schafft, nimmt halt ein Kartoffelmesser an. Also Kartoffelschälmesser mit einem Messer. Wo hinten noch ein Messer dran ist? Genau. Kann man ja selber mal, genau, mit ein bisschen Gafferband. Genau. Oder vielleicht zu Punkt schweißen, kann er ja in der Knorrbremse machen. Nee, hinten noch eine Messerklinge ranschweißen an den Kartoffelschäler. Vielleicht. Nee? Ja, wäre doch gut. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe so ein Lied noch in meinem Ohr. Spitzen, ich kenne es aber nicht mehr richtig, und zwar, es ging, wir sind die Moorsoldaten, zieh mit den Spaten. Ja, ins Kennst Moor, ja. Das ist geil, oder? Ja, ne, direkt geil, ja. Geil, kann man schlecht sagen bei so einem KZ-Song, war, oder? Nein, ich fand es irgendwie so schön, nett. Ich hab's jedenfalls noch im Ohr, es ist halt ein Ohrwurm. Ja. Ist aber, schon ein paar Jahre her, aber... Ist schon ein paar Jahre her, habe ich jetzt nicht hier, sonst hätten wir es ja unter Umständen hören können. Ja. Mensch, Kerstin! Ja. Ach na, da haben wir Murmelchen aber eine Freude gemacht, bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Oder? Da steht er jetzt der irgendwie... Der steht an seiner Maschine und... Genau, der hat doch Freudeschweißperlen auf der Stirn. Genau. Ach, du meinst, die ganze Brigade lacht jetzt? Auf jeden Fall. Über Murmelchen? Die hören dich als alle. Wissen die denn, dass der Murmelchen heißt zu Hause? Die bei ihm heißen sie alle, lass mich überlegen, wie nennen sie ihn alle, ich glaube, der Ronen, der Barbar. Ach, echt? Ich glaube, ja, irgendwie so. Heißt ja nicht Conan, der Barbar? Ja, aber ich glaube, da sagen wir Ronen. Ronen, der Barbar? Aber ich kann mich auch irren. Wobei, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die den auf Arbeit auch alle Murmelchen rufen würden. Das wäre schön. Vielleicht machen wir das ab heute. Ja, fände er vielleicht nicht so schön, aber wenn die anderen immer, Murmelchen, komm mal rüber. Bremsflüssigkeit nachlegen. Das wäre doch schick. Wäre schön, ja. Genau. Ach Mann, Kerstin, da danke ich dir aber. Ich danke dir, dass du durchgekommen bist. Ja, und dafür kann ich ja nicht. Dafür danke ich dir auch, dass du durchgekommen bist. Weil du die Energie hattest, die Mühe auf dich genommen hast. Ja, und du bleibst so, ja? Ja, logisch bleibe ich so. Ich werde natürlich ein bisschen älter und vorne habe ich auch lang, krieg wahrscheinlich ohne Scheinschwangerschaft irgendwann mal, aber und ja. Aber das ist schön. Das ist supi, klar, ich stehen Frauen drauf. Das ist zum Anpacken und. Genau. Ich danke dir. Wie nennt der dich denn? Murmel und Murmelchen? Mhm. Himpelchen und Pimpelchen liegen auf dem Berg. Himpelchen war Einzelmann und Pimpelchen ins Werk. Kerstin, ich danke dir. Okay. Tschüss. Tschüss. So, jetzt schmeiße ich hier alle nochmal raus, weil jetzt nämlich quasi die Verlosung hier beginnt. Schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt sind nochmal praktisch alle weg. Und hier ist die Nummer. Man müsste natürlich wissen, von wem der Song. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Und die anderen, denen zu langweilig ist, ihr könnt ja hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und damit ihr wisst, was dann da rauskommt, wenn ihr da anruft, hören wir uns mal den halbautomatischen Anrufbeantworter von der letzten Woche an. Am Himmel vor den Toren steht ein Lindenbaum. Zurück mit dir, verdiene erst deine Sporen, raschelt es. Des Lindenbaums Laub. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir all meine Sünde und Missetat, die ich begangen mit Gedanken, Worten und Werken, damit ich dich jemals erzürnet und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Die sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, und ich bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit willen, du wollest mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Pop-a-la-pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. This is my boss, Jonathan Hahn, a self-made millionaire. He's quite a guy. This is Mrs. H. She's gorgeous. She's one lady who knows how to take care of herself. By the way, my name is Max. I take care of both of them, which ain't easy. Because when they met, it was Patrick Catani war das mit IODJ von seiner CD 100 DPS 100 Decisions per Second. Wir reden gleich weiter. Wir singen ja gleich. Sandra, da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Ich wollte noch mal, weil mir aufgefallen ist, dass ich ja doch ernst meine, was ja nicht immer der Fall ist, hier nochmal die Hausaufgabe zum Besten geben. Die wendet sich an alle. Wir hören uns nochmal Föhn an. Und zwar den Song, wie heißt er? War ich jetzt das Ding gelassen? Und ich würde mir wünschen, dass ihr genau so einen Song produzieren würdet. Ist ja wahrscheinlich nicht so schwer. Man muss ja bloß den Originalsong im Hintergrund laufen lassen und dazu dann den Text einsprechen. Also Songs mit Übersetzung. Wie in diesem Fall La Mattina Dopo. La Mattina Dopo heißt der Song. Der hört sich so an und wäre toll, wenn ihr einen ähnlichen Song oder einen anderen Song ähnlich produzieren würdet. Genau mit dieser zurückhaltenden, nüchternen, live über, wie wenn Bush wieder mal einen Krieg erklärt, wird er immer live geschaltet, kommt die Live-Übersetzung dazu. Dass ihr das genau so mit einem Song machen würdet und mir den dann zuschicken an kuttner@kuttner.de, am besten als MP3 oder ihr schickt den hierher mit Post auf CD oder irgendwie sowas. So ungefähr sollte sich das dann anhören. Sapore del caffè, der Geschmack von Kaffee. Accuso anche il caffè, es riecht auch der Kaffee. Il letto disfatto lì, das ungemachte Bett dort. Sempre solo lì, immer und immer nur dort. E Rosanna tu, und Rosanna du, sempre tu, immer nur du. Rimani tu, bleibst bionda tu, blonde, solo tu, du allein. Rosanna tu, Rosanna du, e Rosanna tu. Sempre tu, rimani tu, bionda tu, solo tu, Rosanna tu. E il bagno. Und das Badezimmer. Ancora sporco di te. Immer noch schmutzig von dir. E poi nel bidet. Und dann im bidet. Residui. Deine Überreste. Ma la giornata va. Aber der Tag geht weiter. Sì, ma dove va? Ja, aber wohin? Io la mia libertà. Ich und meine Freiheit. Sì. Ja. La libertà. Die Freiheit. La sigarette accesa. Die Zigarette brennt. Sì, ma per inerzia. Ja, aber nur aus Trägheit. La musica suona, die Musik klingt, suona, klingt, suona e stona, verstimmt, ma con Egidio, aber mit Egidius, ma proprio Egidio, ausgerechnet Egidius, che mistero, was für ein Rätsel, Egidio, Egidius, e Rosanna tu, und Rosanna du, sempre tu, immer nur du, rimani tu, bleibst, bionda tu, blonde, solo tu, du allein, Rosanna tu, Rosanna du, e Rosanna tu, sempre tu, rimani tu, bionda tu, solo tu, Rosanna tu, na na na na. So, Föhn waren Litte. Die CD heißt Wir haben Zeit. Wer sich noch ein bisschen mehr darüber informieren will, www.traumton.de. Da kann man es, glaube ich, auch käuflich erwerben. www.traumton.de, das waren Föhn und das war im Grunde die Hausaufgabe. Es wäre großartig, wenn ihr genau in dieser Gelassenheit einen Song produzieren würdet, also einen fertigen Song nehmen würdet und die Übersetzung einsprechen, so dass man sowohl den Song mit Genuss hören kann, wie eurer Übersetzung folgen. Einen schönen, einen der großen, einen der Klassiker-Songs. Und wenn ihr den fertig habt, schickt dann mir am besten als MP3 an kuttner@kuttner.de. Jetzt singen wir gleich. Ich spiele nochmal den Song vor. Sandra, niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Wer mitsingen will, sollte erstens genau zuhören und dann die Telefonnummer hier wählen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist die Telefonnummer und jetzt müsst ihr aber genau zuhören, dass ihr dann nachher auch den Text, dass ihr textsicher seid und so die, wann du die Instrumentalpassagen da eben die Klappe halten könnt und dann, wenn wieder Text ist, mitsingen könnt. Also jetzt konzentriert euch, hört genau zu und dann ruft er danach an. Man mag mich und stehe hier allein. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine wirklich. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Niemand mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, alleine glücklich. Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Wenn und mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich, ich bin hier ganz allein. Wenn und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich, wenn und frag mich, was kann denn schöner sein? Wenn und frag mich, was kann denn schöner sein? So, Sandra, das ist ja die Telefonnummer für Leute, die mitsingen wollen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, na da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Olli. Olli. Ich muss mal Radio ausmachen, Moment. Ja, aber hört man dann den Song im Radio, wenn ich den jetzt spiele? Im Telefon? Natürlich hört man den im Telefon. Ja? Ja. Jo, dann bin ich aber ruhig. Und du bist jetzt bereit, den mitzusingen? Ach, mitsingen? Ich dachte, ich singe alleine, aber ich kann ihn auch mitsingen, ja. Ja, na, ich will den schönen Chor machen. Ja, kein Problem. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man gewissermaßen die eigentliche Intention des Songs unterläuft. Niemand mag mich, drum stehe ich hier alleine. Und wenn das von einem achtköpfigen Fritzchor gegrölt wird, ist das doch super, oder? Ja, großartig. Dann stellen wir noch welche dazu. Naja, natürlich. So machen wir das da. Hallo, wer ist denn da? Der Nächste? Nimm mal eins. Wer bist du? Der Emmy. Ja, und du willst auch mitsingen? Auf jeden Fall. Kannst du denn den Text? Ich probier's mal. Fang mal an. Sing mal an. Niemand mag mich, denn ich bin jetzt so allein. Nein, drum stehe ich hier allein. Ach so. Mensch, ja. Ich hab dir noch eben gespielt. Und weiter? Keine Ahnung. Da na dann, genau. So geht's nicht. Tut mir echt leid. Kriegen wir schon irgendwie hin, wir müssen jetzt. Spiel das Lied erstmal an. Ja, ich hab es jetzt schon dreimal gespielt. Spieler sieht doch erstmal alles lustig. Gut. Naja, ich stell den mal, glaube ich, nächste Woche auf meine Internetseite den Text und dann können wir das mal qualifiziert machen. Wir können es ja heute mal. Oh, jetzt ist er weg. Sollte ja nicht sein. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Christian. Ja, mach mal da dahinter den Hintergrund aus. Jetzt schallert ja so. Gut, okay. Und du willst so mitsingen? Ich sing auch mit. Super, ja. 1A. So, wer ist denn da jetzt? Ja, aber jetzt grölt hier nicht so rum, sondern nachher schön singen. Ja, so, jetzt Klappe halten. Jetzt halt. Hallo? Ja, wer bist denn du? Hier, ich schon wieder. Naja, gut, okay, dann bleibt mal hier schön in der Leitung. So, wer ist denn da jetzt noch? Wer bist denn du? Marie. Ich bin hier. Mensch, halt doch mal die Klappe. Jetzt, wir haben doch schon geredet. Die Marie? Ja. Marie, du musst ein bisschen lauter sein, sonst hört man dich überhaupt gar nicht nachher. Ja, ich bin doch eher schüchtern. Naja, mach doch nichts. Willst du aber mitsingen? Ja, wenn du mich lässt. Ja, lassen, natürlich lasse ich dich. Super. Stehst du draußen auf der Straße? Ja. Echt? Mhm. Und da willst du jetzt singen? Da halten die dich da alle für vollgeschackert. Mir doch egal. Stimmt. Aber du musst dann laut mitsingen. Die Kerle, die grölen wieder wie die Irren. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, super. Ich mach mal hier weiter. Wir müssen 8 Leute zusammenkriegen. Hallo, wer ist denn da noch? Ja, hier ist der Michael. Und du willst auch mitsingen? Ja, sicher. Ah ja, super. Okay. Ihr müsst euch dann alle verdammt nochmal konzentrieren. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Neuling. Weg. Ja, weg, genau. Und nicht auflegen im Song. Den versaut die ganze Atmosphäre. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, wer bist denn du? Dustin. Wer? Dustin. Dustin, du willst auch mitsingen? Na, so wird es nicht. Hallo? Hallo? Ja, du willst auch mitsingen? Na klar. Ja, super. Kannst du den Text? Ja, ich hoffe. Naja, aber ich hoffe auch. Hallo, wer bist denn du? Na, nicht, wird nicht. Hallo? Ja, hallo, ist Anja. Mensch, Anja, du willst auch mitsingen? Ja, natürlich. Super. Du weißt, du musst richtig volle Pulle Stoff geben, weil das sind jetzt irgendwie, bis jetzt sind es 6 Kerle. Ja, das geht schon, wa? Ja, oder 5 Kerle, genau. Und jetzt holen wir hier noch den letzten. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, so wird es nicht. Hallo? Schwupp, weg. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Ah, Mensch, jetzt brauchen wir 2, brauchen wir noch. Was bei dir los ist? Ja, ich sag dir, du geht hier drunter und drüber. Hallo, wer bist denn du jetzt? Hallo? Ja, hier ist Philipp. Ja, Mann, Philipp, Mensch, jetzt stell dich doch nicht so an. Du wirst doch wohl mal deinen Namen sagen können. Ja, ich hab nur kurz nachgedacht. Ja, und du willst, wieder. Ja, weißt du mir genau, wie der heißt. Du willst hier auch mitsingen, oder wie? Na, logisch. Ja, gut, dann... Was, Nummer 5? Jetzt Klappe halten alle, jetzt wär's nicht hier der Letzte? Ich glaube, Anja haben wir verloren. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ah, raus. Wo? Vielleicht kann Anja nochmal anrufen. Hallo? Ja, du hast mir rausgeschmissen. Ja, tut mir leid. Ah. So, jetzt bist du aber drinne. So, Kinder, ihr seid jetzt alle drin und ihr müsst euch konzentrieren. Jo! Jo! Ja! Vielleicht sollen wir vorher aber 2 Runden machen. Erstmal eine zum Üben und dann richtig. Ja? Ja. So, okay. Ihr hört jetzt genau zu, ich gebe mal einen Ton vor. Oh, gut, okay. Halt, das klingt doch wie Sau, jetzt nochmal. Psst. Na, klingt das schön. Super. So, jetzt machen wir mal nochmal einen Check, sodass jetzt ein bisschen chorisch rhythmisch kommt. 3 Wochen war der Frosch so krank. 3 Wochen war der Frosch so krank. Nochmal. 3 Wochen war der Frosch so krank. Jetzt lacht er wieder, Gott sei Dank. Jetzt raucht er wieder. Jetzt, halt! Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Nicht, dank. Aber grundsätzlich schon mal ganz okay. So, dann würde ich jetzt mal den Song anspielen. Ja, bitte. Und ihr könnt, Klappe. Und ihr könnt jetzt erstmal noch so zuhören und schon mal die Schwierigkeiten ausloten und schon mal so ansingen. Ja, und danach, Jingle, müsstet dann richtig losgehen, okay? Ja, alles klar. Also jetzt mal erstmal Training, hört schön hin, 3, 4. Ich mach nochmal, war 3, ich sag 3, 4 und dann geht's los. 3, 4. Niemand mag mich, wenn ich hier allein stehe und mag mich, wie kann es möglich sein? Niemand mag mich, ohne Wegen stehe und mag mich, wie kann es möglich sein? Stehe und frag mich, wie kann es möglich sein? Ich muss mal nochmal sagen, also wenn man jetzt irgendwie, wenn einer mal seinen Text... Halt! Wenn mal einer seinen Text... Jetzt seid doch mal ruhig. Ich bin hier der Chorleiter. Wenn einer mal seinen Text nicht hat, dann kann er den nicht irgendwie 2 Minuten hinterher singen, sondern muss er zusehen, dass er rinkommt. Verstanden? Verdammt! Ja, ist das mühsam. Die andere singt ja mal zwischendurch. Ja, so, jetzt geht's weiter. Es muss immer so sein, dass die anderen mal ein bisschen ruhig sind, wenn man den ersten Chorleiter macht hier. Ja, genau. Und wenn der Chorleiter spricht, ist Ruhe im Salon. So. Was? Ich hab was gegen den Führer. Geht nicht um Führer, geht um Chorleiter. Genau, Chorleiter. So. Ich hab was gegen Führer, aber ich hab einen Führerschein, oder? Mann. Ja. Niemand mag mich, alleine bin ich, Trockene Hand. Niemand mag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich allein und glücklich. Wenn man fragt mich, was kann denn schöner sein? Wenn man fragt mich, was kann denn schöner sein? Naja, war das schon mal ein Anfang. Ja? Ja, vielleicht sollten wir das nochmal wiederholen mit dem Lied, mit dem Mauerlied. Dann halten sie vielleicht die Gusche. Meinst du, dass sie dann so beeindruckt sind? Ja. Nee, niemals. Ich nicht. Nee, nicht. Nee, Mauerlied wird... Ich glaub schon. Mauerlied wird nächste... Mauerlied wird nächste... Genau, Mauerlied wird nächste Woche gesungen. Das singen wir auch noch. So, jetzt mal Ruhe im Chor. Ja, jetzt. So, jetzt geht's nämlich los. Jetzt ist die wirkliche Herausforderung. Ja. Ich will Applaus. Ja, Mann, Applaus gibt's hinterher. Nee. Natürlich gibt's Applaus hinterher. So, das machen wir hinterher. Das machen wir nochmal. Sag mal, ihr sollt da nicht rumquatschen. Gibt's da Privatgespräche im Chor? Ja, ihr seid alle noch da. Ja, jetzt. Ja, was denn jetzt hier? Das mit dem Klatschen. Ja, ich klatsche ja dann hoch. So, Kinder, jetzt geht's los. Jetzt Konzentration. Nee, singen. Mensch, Konzentration bitte. Lass uns pfeifen. Ihr pfeifen jetzt, hört auf, jetzt wird gesungen. Hier ist, ich bin der Musiklehrer. Ich wäre verrückt, Hilfe, ich wäre verrückt. Hefte raus, Klassenarbeit. Drei. Kinder, jetzt geht's los. Drei. Psst. Drei. Vier. Man mag mich, ich bin mir ganz allein. Genau, Kinder, wo man singt, da lasst euch nieder, böse Fritzhörer kennen keine Lieder. Normal? Nee, normal geht nicht. Ja, eben mal noch, dann ist aber Schluss. Dann ist aber Ruhe im Karton. Warte mal, warte, wer wollte pfeifen? Anja. Na, pfeif mal kurz. Ja, du darfst pfeifen. So, wollen wir jetzt? Hallo? Ja. Ruhe im Chor. Hier ist der Michael, jetzt. Mauerlied kriegen wir nächste Woche. Nee, komm mal, ich heute noch. Nee, Mama, naja. So, drei, vier. Mama, Mensch, und steh ich nur allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Mama, sind. Ich weiß, eines Tages stirbt sie ein. So, Kinder, habt ihr schön was zu üben? Die Woche über singen, üben und nächste Woche wird dann ordentlich gesungen. Außerdem noch Liedübersetzungen herstellen. Richtig zwei schöne Hausaufgaben, oder? Ist das nicht eine feine, pädagogisch wertvolle Sendung? Ja, das ist eine feine, pädagogisch wertvolle Sendung. Und die heißt so. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Und ich hab's ja Chicken Fry gefunden. Ist doch toll, oder? Das hören wir uns auch noch an. Vorher telefonieren wir ja aber noch ein kleines bisschen rum. Wer also jetzt hier noch eine gute Idee hat, sollte hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, ihr süßen Motten, wer seid ihr denn, Bede? Ja. Wer denn? Ich bin's, Anja von ihm. Nein, ich, unglaublich. Doch, kannst du, ich muss noch schnell eine Kassette ins Radio machen, denn kannst du Chicken Fry spielen? So ja, jetzt. mach ich. Wer ist denn da der andere? Hallo? Da ist ja kein anderer. Doch, da ist ein. Siehst du, der macht schreckliche Geräusche. Ich dachte, dass man so. Nee, ich doch nicht, du. Hallo. Hi, Kuttner. Hallo, wer ist denn da? Hier ist Emma. Mensch, hey, Emma. Ja, hi, grüßt euch auch, Mädels. Ja. Ja, ich bin nur ein. Hi, ist ja klasse. Ja, ich bin kein Mädel. Ja. Ja. Oh, ja. So, habt ihr denn gute Ideen eigentlich? Ja, ich hab eine gute Idee. Oh, Emma sagt zuerst. Nee, sag ich immer zuerst. Also, du willst ein Referat für mich schreiben? Was? Du musst ein Referat für mich schreiben. Ich finde die Idee total toll. Ich muss ein Referat für dich schreiben? Ja, also das ist total echt eine Spitzenidee. Die ist fast so gut wie einen tönernen Lebensbaum auf einer Multiplexplatte. Ja. Ja. Ich finde die Idee toll. Ja, finde ich auch super. Immerhin habe ich noch bis Donnerstag Zeit. Super. Ja. 10 Seiten zu schreiben. Ja, dann machen wir damit das links. Genau, ist ja kein Problem. Na, seht ihr. Ja. Links. Um Emma, was war denn jetzt deine schöne Idee? Um was geht's in dem Referat? Umwelt. Ah ja. Also Umweltschutz, Betrieb und hast du nie gesehen, alles sowas. Wenn er mir helfen könnte, ja. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich da schreiben soll. Ah ja, okay. Ha. Ja, meine Idee ist, Kuttner, du solltest noch eine zweite Sprechfunksendung machen. Einmal in der Woche ist zu wenig. Oh, immer, mir reicht es, aber mir steht es bis hier. Ja, aber nee, du brauchst es auch. Na, nee. Ich hab dafür. Ja, na, ja, danke. Na, mir reicht's aber so. Ist doch eine gute Idee, oder? Ja, aber nee. Mädels, was meint ihr? Nee. Wir sind uns zu zweit, Emma. Ich fände eine super Idee, zum Beispiel Sendezeit halbieren, Honorar verdoppeln. Das wäre eine Spitzenidee. Oh, nee. Ach, ich habe echt die besten Ideen. Ich merk's ja immer wieder. Nee, wir sind doch in der Demokratie gelandet, wie wir ja alle wissen, ne? Und ja, da aber die Mehrheit? Frauen haben ja aber noch nicht so lange Stimmrecht. Naja. Insofern gilt die Frauenstimme praktisch noch nur 45%. Wenn ihr das jetzt zusammenlegt, seid ihr bei 90% und meine, ich zähle aber 100. Na, du ich hab ja, Mann, wir müssen den historischen Jemheiten Rechnung tragen. Naja. In der Schweiz dürfen die Frauen erst seit 1972 wählen. Ja. Also insofern, ja. Ist schon wunderbar. Ich habe hier noch einen weiblichen Hund und ein Zwergkaninchen. Die zählen ohne mal 100%. Also haben wir recht. Aber ich sitze am langeren Hebel und schmeiße euch jetzt raus. Oh nee, aber spielst du Chicken Fry? Ja, mach ich noch. Oh, danke schön. Ach, übrigens, Susanna, wollte ich noch was sagen. Warte. Susanna, wollte ich noch was sagen. Also, was die heute macht, weiß ich nicht. Aber ich habe die früher mal getroffen. Ja? Den Mann. Das war so Ende der 80er Jahre. Und da haben wir uns in Kreuzberg mal getroffen. Auf der Straße oder in den Kneipen. Da zog sie so rum mit ihrem Akkordeon. Ja, wenn du die wieder mal siehst, grüße schön von mir. Ja, nee, ich, ja. Ach ja. Nee, das war bloß einmal. Ach so, schade. Die war echt nett. Glory. Über ihre Musik ihr gesprochen und so was alles. Die ist so eine super Platte. Und ich hab sie voll unterstützt in ihrer Arbeit und so. Ja, hab sie voll kräftig. Wer war nett? Genau. Sandra. Die Sandra. Nee, niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Ja, du bist auch nett. Aber danke. Ja, kannst du denn wenigstens Akkordeon spielen, Anja? Ich ja. kann Klavier und Schlagzeug spielen und Gitarre. Hey! Hey, na Mann, dann, wow. na, dann, dann bereite ich dich bereit nächste Mal vor, setz dich hin mit deinem Schlagzeug und sing ein schönes Lied und begleite dich mit dem Schlagzeug. Schlagzeug. Ach so, na ja, dann borg dir mal eins. Ja, kann ich gerne machen, spiel dir was vor. Genau, für die nächste Sendung. Ey, alles gut. Du, darf ich noch jemanden grüßen, der gerade zuhört aus Spanien? Nee. Aus Spanien? In Spanien? Ja, also rein von Spanien. Hört zu. Wie heißt der denn? Manuel. Manuel! Hey, Manuel! Alter Spanier! Ja. Jetzt kommt mir halt Spanisch vor. Ich danke euch für euren Anruf, ja? Okay, ciao! Tschüss! Ja? Dank noch für die Karte. Ah, so, super. Du schaffst es ja immer, wa? Ja. Okay, tschüss! So, hallo? Hier noch eine gute Idee? Ja, ich habe eine gute Idee. Welche denn? Naja, jeder sollte mal anfangen, wieder seine Liste seines Lebens aufzustellen. Was ist eine Liste des Lebens? Naja, so Dinge, die man in seinem Leben noch tun möchte. Ach so, könnten wir auch mal machen. Jo. Meinst du? Schöne Sendungsidee eigentlich, oder? Ja, unter anderem, ja. Ja, also ich meine für sich selber sowieso, aber dann natürlich als Sendung ist es auch interessant. Ja. Dass man mal, wenn man keine Erfahrung hat mit Lebenslisten, dass man mal, schmeißen wir gleich raus, oder? Mit sowas muss ich mich ja nicht unterhalten, was so eine Geräusche macht. Ich danke dir für deinen Anruf. Wir müssen jetzt nicht ein bisschen... Noch nicht. Nee, hast noch eine schöne Idee? Na, vielleicht, die geht an dir so ein bisschen. Ach so. Was denn? Ich würde mal vorschlagen, ich weiß nicht, vielleicht hast du das ja schon oft gehört, dass du vielleicht zu deiner Tochter mal in die Show kommst. Ich hab ja selber hier Show genug, das reicht mir schon. Ja, als Gast so. Warte, da muss ich ja vorher dann die Maske und Haare waschen und die ganze Scheiße, nee, das ist mir zu anstrengend. Ja, genau. Nee, aber das wäre echt mal toll. Das wäre eine Spitzenidee, oder? Ich find's gut. Naja, das sieht doch aber nicht aus, wenn ich die da backpfeife und über das Knie lehe und so. Das übliche, Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett. Davor hat die natürlich auch Schiss, ist doch klar. Oder du kannst ja da singen. Ja, super Idee. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Okay, tschüss. Wir müssen jetzt nämlich hier ein bisschen Tempo machen, quasi Schnelldurchlauf, weil einerseits noch Chicken Fry gespielt werden muss und jetzt noch die letzten Anrufe. Hallo? Ja, ich bin's, Michael. Hast du noch eine schöne Idee? Ja, ich wollte mich einfach nochmal bedanken dafür, dass du das Mauerlied gespielt hast. Hast du es mitgeschnitten? Hast du es mitgeschnitten? Ja, habe ich mitgeschnitten. Und du übst jetzt die Woche auch über. Ja, sicher. Und dann wird's nächste Woche schön gesungen hier. Ja, das kannst du mir glauben. Okay, super. Nein. Vielen Dank. Hallo? Jetzt ganz schnell. Wir müssen jetzt Tempo machen. Schnelldurchlauf. Hallo? Na, das wird nicht. Hallo, hier nochmal eine schöne Idee? Nee, oh nicht. Hier, hast du noch eine schöne Idee? Na, sag doch mal, dann ruft er nicht an, wenn er nicht anruft. Hallo? Hallo? Da war ich ja wieder mal schneller. So. Hallo, wer ist denn hier? Wahnsinn, ich hab's geschafft. Ich hab vorhin schon mal angerufen und hab mitgesungen. Wahnsinn. Und zwar bin ich dafür, dass du den Hörerpreis kriegen solltest. Das musst du mir nicht vorschlagen. Das ist ja mal eine tolle Idee. Na, sag ich doch, das ist ja mal eine tolle Idee. Okay, vielen Dank für deinen Anruf, ja? Na, tschüss. Tschüss. Wir müssen schnell, dass hier alle nochmal zu Wort kommen. Hallo? Hallo? Mensch, Meier, sind die Hörer langsam teilweise. Hallo? Hallo? Hast du noch eine tolle Idee? Ich hab eine gute Idee. Ja, aber schnell. Ich stehe an der Tankstelle und brauche mal 20 Euro. Wer bringt mir die jetzt? Ja, naja, ich schicke ihn vorbei, wa? Warte einfach. Ja, da kommt gleich einer. Kacke hier, was ja, warte, du kann vielleicht eine halbe Stunde, kann möglicherweise eine halbe Stunde dauern, aber warte, bleib einfach da und warte. Da kommt mit Sicherheit einer. Hallo? Ja, was soll das? Hast du da jetzt eine super Idee noch, oder was? Hä? Naja, hallo? Sag mal, wo hat denn der angerufen? Wen wollte denn der sprechen? Hallo? Doch. Ja. Schöne Idee noch. Doch. Gut. Hallo? Nee, hier noch? Hallo, es kommt jetzt hier nochmal eine ordentliche, vernünftige Idee. Sag mal, die sind aber mit sich beschäftigt. Hallo? Nee, hallo? Da krieg ich ja Arbeit. Nee, hier doch nicht. Das ist doch keine Idee. Ah, mit einer Idee. Hallo? Ja, hier ist, ja. Hast du jetzt noch eine schöne Idee? Ja, klar. Na, sag. Und zwar, Kuti, das kannst du gleich jetzt zum Beispiel ausprobieren. Und zwar ist das eine Internetadresse. Die heißt einzeller.tk. Na gut, okay. Hallo? Doch. Genau, hallo? So, dann machen wir jetzt Schluss hier. Ich kann nicht mehr. Ach, Kinder. Hier kommt jetzt schnell nochmal Chicken Fry und dann ist die Sendung praktisch auch zu Ende. are my chicken fry. You are my fish fry. You are my chicken fry. You are my fish fry. Kabhi na kehna kudiye bye bye bye. Kabhi na kehna kudiye bye bye bye. Sveta Shetty und Bobby Lahiri waren das mit dem schlechthinnigen Klassiker der Popmusik überhaupt, würde ich an der Stelle mal sagen. Damit ist die Sendung jetzt zu Ende. Hier, hallo, die Sendung ist zu Ende. Ja, wer so lang. Hallo! Wir wollen den Schubert hören, wir wollen den Schubert hören. Na genau, der kommt jetzt. Tschüss! Schubert, tschüss! So, naja, wie gesagt, tschüss, tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche Hausaufgabe. Einerseits einen schönen Song über live übersetzen, Übersetzung einsprechen und mir schicken als mp3 kuttner@kuttner.de. Oder aber niemand mag mich nochmal lernen und üben. Ich werde mal versuchen, jetzt irgendwie in dieser Woche den Text ins Netz zu stellen. Dann üben das Mauerlied, stelle ich auch den Text ins Netz. Und dann Samstag 22 Uhr in der Volksbühne Videoschnipsel. So, das waren jetzt alle Haus, habt ihr alles notiert? Das waren die Hausaufgaben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, schöne Woche. Und hört hier noch schön Radio. Hält ihn schwer. Fritz. Night Flight. Schönen Mittwochmorgen wünsche ich euch. Nicole Marquardt hier. Hallo.